Genau, also sozusagen vielleicht nochmal so bis 33, also nochmal um das in Erinnerung zu rufen, so vor 33 kommt so zu, also erstmal sowas wie, dass viele Leute sich in der KPD zum Beispiel organisieren, KJVD, der Kommunistische Jugendverband, Jugendorganisation der KPD wächst nochmal sehr groß, gar nicht so sehr, weil Leute alle jetzt besonders überzeugt sind von der KPD, sondern weil die denen als entschiedene Kraft gegen den Faschismus auch erscheint, also auch Anarchisten und Leute, die eigentlich nicht auf Parteien stehen, werden plötzlich KPD-Mitglied, um den Kampf gegen Hitler zu unterstützen. Es ist aber auch so, dass zum Beispiel 1931 die Jusos aus der Partei ausgeschlossen werden, also aus der SPD ausgeschlossen werden komplett, weil sie dem Parteivorstand zu unbequem geworden sind. Und es ist auch so, dass ein großer Teil zum Beispiel der aktiven Funktionärinnen und Funktionäre, sowohl von Jusos-Ex als auch von der sozialistischen Arbeiterjugend, dass die wechseln zum Sozialistischen Jugendverband Deutschlands, der Jugendorganisation einer neuen kleinen Splitter oder relativ kleinen Splitterpartei der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands. Und auch da ist die Hauptmotivation, dass Leute was entschlossener gegen Faschismus machen wollen und nicht damit zufrieden sind, wie passiv sich eigentlich die SPD zum Beispiel da verhält. Und die wird halt gegründet so von Linken, Sozialdemokraten, Sozialisten, Seydewitz und anderen. Genau. Jetzt sozusagen als erste Folie 1933 ein Aufruf an die Mitglieder der Gewerkschaften, also weil wir letztes Mal gesagt hatten, das was passiert. Über Mitgliedsbeiträge. Alles hat sich immer über Mitgliedsbeiträge finanziert. Da gab es nicht. Kleiner Stamm von Hauptamtlichen, aber waren auch einfach viele Mitglieder. Also so, keine Ahnung, 1934 zum Beispiel, trotz Illegalität, hatte die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands noch zwischen 13.000 und 14.000 aktiven Mitgliedern, also die auch wirklich was gemacht haben. So, das sind auch einfach Summen von Menschen, die man sich, glaube ich, nicht mehr so gut vorstellen kann. Und wenn du eine Organisation hast, wo 13.000 Leute drin sind und jeder gibt da jeden Monat ein bisschen was so, dann kannst du halt auch schon eine Stelle finanzieren oder zwei, ne? Also, aber genau, ein Teil von denen hat auch noch Reichstagsmandate und so, aber war dadurch sowieso abgesichert. Genau. Wir haben so als hier für einen Einstieg 1933 mal ein Zitat rausgesucht vom Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund, also dem Vorläufer vom DGB, um nochmal so ein bisschen darauf hinzuweisen, wie war eigentlich die Lage. Also, ja, die Arbeiterorganisationen waren verboten, aber in Deutschland ist es ja auch nicht zu einem bewaffneten Aufstand dagegen gekommen oder sowas. Und es ist so, dass sowohl, also die KPD lange vorher den Kurs vertreten hat, ja, nach Hitler kommen wir. Also die Vorstellung existiert ja jetzt, gibt es so 3, 4 Monate mal Hitler, dann wird das probiert, dann ist das deutsche Volk desillusioniert und dann wählt es KPD und die KPD bleibt dann auch. Also sozusagen haben so da keinen großen Kurs gegen Hitler gemacht an vielen Punkten. Und zwar sowas wie antifaschistische Aktionen und so genutzt, um Leute zu sammeln für sich, sind aber dann doch nicht gegen Hitler vorgegangen am Anfang. Achso, sollen wir es nicht vorlesen? Sozusagen das Dings gleich noch. Ja, hatte ich eigentlich auch gedacht, weil du jetzt sozusagen schon. Nee, genau. Also so. Das ist jetzt zwar schon vor 33 Jahren, aber wie wurden so Aktionen wie der BVG-Streik, als Kommunisten mit Faschisten zusammengestreikt haben, aufgefasst? Wurde also so, keine Ahnung, gab also so bei den Jungen schon Empörung darüber, aber es ist so, die Leute haben sich das mit der KPD immer, also bei KPD war so im Prinzip, das ist voll lange schön geredet worden, weil es so als die einzige Kraft gegen Hitler galt, im Prinzip auch die, auch so Stalinisierung der KPD und sowas, ne, sind so Sachen, das ist halt schön geredet worden oder das ist halt in Kauf genommen worden und so. Aber jetzt, also hier zum Beispiel, also das hier ist so eine Biografie von Manne Sperber, der war halt auch Parteikommunist und hat dann irgendwann so im Laufe der Jahre sozusagen dann auch mit der kommunistischen Partei gebrochen und diese, wie du sagst, hier dieser BVG-Streik, wo die Kommunisten dann die Nazis unterstützt haben, ich glaube es war 31, 32, das war auch so ein Punkt für ihn, wo auch so die KPD ganz stark Vertrauen verloren hatte, auch bei ganz vielen Leuten dann nochmal und so und dann auch so irgendwie so die Partei so krass korrumpiert hat irgendwie. Wo er einfach nicht verstehen konnte, also wie das sein kann, dass man mit den Nazis und jetzt auch nicht er beschreibt das sogar in ganz eindringlichen Worten, dann wie man irgendwie statt da antifaschistische Bündnisse zu machen, alles gegen die Nazis zu setzen, dann irgendwie in so einer Situation dann kurz vor der Machtübernahme und bei der Bedrohungslage, die auch da geherrscht hat, schon 31, 32, dann noch mit den Nazis zusammenarbeiten. Das konnten also so auch für ganz viele Leute, die irgendwie total viele Sachen mitgetragen haben in der KPD, war das einfach nicht nachvollziehbar, so irgendwie vernünftig. Da kommt es im Prinzip auch nochmal zur Spaltung, also auch zum Beispiel über solche Fragen wie die Sozialfaschismus-These. Also so die KPD hat vor 33 eine ganze Zeit lang die Position vertreten, dass der größte Feind der Bis KPD 35. oder bis fünf, ne, vor drei, genau, lange vor drei, aber schon ab 31 oder 30 oder so, also so die These vertreten, dass der Hauptfeind der KPD und der Kommunisten eigentlich die Sozialdemokraten sind, weil die halt dafür sorgen, dass sozusagen der Kapitalismus nicht gestürzt wird. Und das zum Beispiel hat so auch zu Verwerfungen innerhalb der Partei geführt, so, also so eine Rechtsabspaltung in Anführungsstrichen hieß es damals, das KPD-Opposition, die dann noch später zum Beispiel in diese sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands gegangen sind dann wieder und so. Und da kommt so ein bisschen alles auch durcheinander. Also die sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands gründet sich genau auch in so einer Situation aus Unzufriedenheit darüber, dass nichts passiert gegen den Nationalsozialismus, keiner was macht. Und genau hier dieser Aufruf, den wir jetzt abgedruckt haben, soll aber nochmal verdeutlichen, dass, also wie gesagt, die KPD hat nichts gemacht so an vielen Punkten, die hat es einfach abgewartet nach dem Motto, ja, ist sowieso unausweichlich der Kommunismus und deswegen können wir auch einfach abwarten und das ist nur ein Durchgangsstadium jetzt, der Nationalsozialismus. Und Gewerkschaften und SPD haben bis zu dem Punkt, dass sie versucht haben, aktiv sich einzugliedern in den neuen Staat. Und das sozusagen ist jetzt ein Aufruf des Bundesvorstandes des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, also der Vorläuferorganisation des DGB. Und darin heißt es, an die Mitglieder der Gewerkschaften, Kollegen und Kollegen, im Zeichen des 1. Mai habt ihr alljährlich euch zu der, also sozusagen April 33, da ist Hitler schon sozusagen an der Macht, ne? Im Zeichen des 1. Mai habt ihr alljährlich euch zu der großen Aufgabe bekannt, in der deutschen Arbeiterschaft den hohen Gedanken der gegenseitigen Hilfe durch Erziehung zu Standesbewusstsein, Gemeinschaftswillen und Kameradschaftsgeist unermüdlich zu wecken, zu pflegen und zu fördern, wie er in unseren Gewerkschaften seinen organisatorischen Ausdruck gefunden hat. Am Tage des 1. Mai erglühte stets erneut das Bekenntnis der von leidenschaftlichen Kulturwillen beseelten deutschen Arbeiter, den werktätigen Menschen einen dumpfen Arbeiterdasein zu entreißen und ihn als freie, selbstbewusste Persönlichkeit in die Gemeinschaft des Volkes einzuordnen. So habt ihr im Zeichen des 1. Mai euch den gesetzlichen 8-Stunden-Tag, das Recht auf menschenwürdige Existenz, erobert. Wir begrüßen es, dass die Reichsregierung, also gemeint ist Hitler, diesen unseren Tag zum gesetzlichen Feiertag der nationalen Arbeit, zum deutschen Volksfeiertag erklärt hat. An diesem Tage soll nach dem amtlichen Ankündigung der deutsche Arbeiter im Mittelpunkt der Feier stehen. Der deutsche Arbeiter soll am 1. Mai standesbewusst demonstrieren, soll ein vollberechtigtes Mitglied der deutschen Volksgemeinschaft werden. Das deutsche Volk soll an diesem Tag seine unbedingte Solidarität mit der Arbeiterschaft bekunden. Kolleginnen und Kollegen in Stadt und Land, ihr seid die Pioniere des Mai-Gedankens. Denkt immer daran und seid stolz darauf. In herzlicher Kameradschaft mit euch allen, unerschütterlich verbunden, senden wir euch zu diesem Tage unseren gewerkschaftlichen Gruß. Berlin, 15. April 1933, der Bundesvorstand des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes. Also sozusagen, da wird aufgerufen, sozusagen einem, also hat schon die ersten Aktionen gegen Arbeiter beginnen sozusagen und Arbeiterorganisationen ruft der DGB, also DGB-Vorläufer, dazu auf, dass die Arbeiter als Teil der deutschen Volksgemeinschaft sich integrieren sollen, auf die Straße gehen sollen für den Nationalen Tag der Arbeit. Etwas Ähnliches gibt es bei der SPD im Juni 33. Da ist es nämlich so, dass Heinz Westphal und andere sozusagen so der Rumpfparteivorstand, also die in Deutschland geblieben sind, schließen die Leute, die im Exil sind, aus dem Parteivorstand aus und entfernen alle Juden aus dem Parteivorstand sozusagen, um den Nazis entgegenzukommen, so. Und in der sozusagen irgendwie 2-3 Tage später werden sie dann verboten, also ohne, dass ihnen das jetzt was gebracht hätte. Das war jetzt hier ja auch, gerade 3 Wochen später wurden sie ja auch verboten, im zweiten Mal. Aber wie viele Leute hatte dieser Aufruf ungefähr erreicht? Das würde mich mal interessieren. Viele, alle eigentlich, also so viele Arbeiter, also so, es muss sogar so sein, also so aus Bremen gibt es Schilderungen, hatte ich jetzt in einem Artikel gelesen, so von Leuten, die waren schon in Konzentrationslagern, also Kommunisten, aber auch Sozialdemokraten und Sozialdemokraten, die waren schon in Konzentrationslagern in Bremen und Umgebung und sind dann sozusagen von der Lagerleitung der Konzentrationslager am 1. Mai durch die Stadt gefahren worden, so damit sie sehen, wie überall die Hakenkreuzfahnen hängen und die Arbeiter auf die Straße gehen, so, und das hat viele erreicht. Ja. Und also so, das passt, glaube ich, ganz gut dazu hier. In der Biografie von Manisch Berber wird auch ganz interessant darüber berichtet, wie, also er sagt so, dass Ende 32, sagt er so, dass hunderttausende Arbeiter auch bereit waren, sozusagen zu kämpfen gegen den Nationalsozialismus und wie dann über die Monate halt auch sich das System immer weiter stabilisiert hat und immer mehr Leute schwankend geworden sind, auch sozusagen Kommunisten aus der Partei dann irgendwie schon begründet haben, lass uns doch irgendwie in die NSDAP gehen, wir können dann vielleicht da irgendwie was bewegen und so weiter, und das halt so auch so voll die Entwicklung war, wo dann irgendwann so ein Punkt erreicht war, wo auch sozusagen auch so ein bewaffneter Aufstand oder sowas überhaupt gar keinen Sinn mehr hatte. Genau, also so. Und so ist halt so ein bisschen auch, also so, so ist halt die Situation so ein bisschen. Man erwartet eigentlich, dass sowas wie Widerstand passiert, aber passiert nicht, sondern es ist so, dass die KPD denkt, ja, es geht von alleine vorbei, so ein bisschen, ruft nicht zum Widerstand auf und Sozialdemokraten und Gewerkschaften versuchen sich eher mit der Situation zu engagieren und so da einzurichten, gerade so der rechte Flügel der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften. Also so der linke Flügel ist oft schon verhaftet zu dem Zeitpunkt oder im Exil und so. Ich hätte da noch so ein paar Zitate zu, die würde ich, glaube ich, jetzt mal bringen. Also, ich habe einmal hier das von dem Manes Sperber, so, das ist, was ich eben schon mal berichtet hatte, das ist, das bezieht sich jetzt dann auf die Machtergreifung und sozusagen die Rolle der KPD, wo es überhaupt nicht begreifen kann. Wir waren nicht die Einzigen, denen es nicht gelang zu glauben, dass die KPD eine Machtergreifung Hitlers nur mit Worten und nicht mit Waffen bekämpfen würde. Nicht die Einzigen, die sich nicht erlaubten zu verzweifeln, ohne große Illusion, ohne romantische Aufwallungen und ohne jeden Pathos und ohne Siegeszuversicht bereiteten sich in diesem düsteren Herbst Hunderttausende darauf vor, ihr Leben in einem bewaffneten Widerstand zu wagen, der jedenfalls auch dann sinnvoll sein würde, wenn die Niederlage so gut wie sicher wäre. Ohne den Glauben an den bevorstehenden Kampf hätten wir in Verzweiflung nicht nur die Sache, sondern uns selbst, den Sinn unseres Lebens aufgeben müssen. Ja, wir waren Hunderttausende, die es nötig hatten, so zu denken, um die vergangene und die kommende Stunde und um sich selbst zu ertragen. So, und während man, wenn man dann so liest, was sozusagen dann die SAJ-Führung oder hier die Führung des Kommunistischen Jugendverbandes dann so dazu sagen hatte, das war dann eine ganz andere Perspektive drauf. Und also so, ich würde vielleicht jetzt nochmal das vom Erich Ohlenhauer bringen. Der Erich Ohlenhauer war der erste SPD-Vorsitzende nach 1945 und 1933 war der SAJ-Vorsitzende, also der Vorgängerorganisation der Falken. Aber also nicht gewählt, sondern von der Partei ernannt. Also da gab es keinen gewählten Bundesvorsitzenden. Sagt er dazu, die deutsche Sozialdemokratie, gestählt in 100 jahrzehntelangen Kampf, geschult in schwerster politischer Arbeit seit Kriegsende, ist ein unerschütterlicher Block. Mehr als 7 Millionen Wähler und Wählerinnen haben ihrem Trommelfeuer des konzentrierten gegnerischen Angriffs die Treue gehalten. Sie haben sich nicht gebeugt und sie werden sich nicht beugen. Wir sind stolz darauf, ein Teil dieser sozialistischen Bewegung zu sein. Und wir denken nicht daran, unser in jahrzehntelanger Arbeit gewachsenes und immer von neuen erprobten Bündnis mit der deutschen Sozialdemokratie zu lösen. Wir wissen nur, dass das neue Regime sich nicht gescheut hat, die deutsche Sozialdemokratie in Verbindung zu bringen mit dem verbrecherischen Anschlag auf den Reichstag. Und dass wir immer wieder bla bla bla und so weiter und so fort. Und dann sagt er halt noch so, ja, wir dürfen jetzt nicht zur Gewalt aufrufen, dürfen nicht kämpfen, sondern wir müssen Ruhe bewahren und müssen sozusagen der weiteren Entwicklungen abwarten und es wird sich dann auch dann von alleine sozusagen dann wieder auflösen. Und was halt daran auch sehr krass ist, ist so diese Abgrenzung gegen diese krasse Abgrenzung gegen diesen Anschlag auf den Reichstag, der von einem Rätekommunisten verübt wurde, der den Reichstag in Berlin angezündet hat, der Marius van der Lobe. Und das, glaube ich, so ein Versuch war, so ein Zeichen zu setzen, auch gegen den Nationalsozialismus, um irgendwie auch loszuschlagen und so weiter. Und die Kommunistische Partei und die Sozialdemokraten haben sich dann ja total krass dagegen abgegrenzt. Und ja, bei denen würde ich ja, nur eine kleine Wissensfrage. In dem, was ich gelernt habe, bei mir in der Geschichte, war das ist ja immer noch unbewiesen, ob er das wirklich war. Ich wollte mal kurz wissen, ob ihr da neue Informationen habt oder Was? andere oder welche, oder ob ihr die irgendwie bewerten könnt. Und damals schon, ich meine auch bei Brecht, der hat auch ein Gedicht zugeschrieben, schon bekannt war, dass es diese unterirdischen Gänge von Görings Genau. Villa zum Reichstag gab und dass es damals auch schon bekannt war, dass das Feuer an vier Stellen gleichzeitig in die Luft gegangen ist. Also das ist gleich auch. Also es gibt, soweit ich das weiß, gibt es keine brandtechnische Untersuchung, die das ausschließt. Also sondern es ist so, es gab in den 70er Jahren irgendwie so einen Typen, der hat das versucht so zu zeigen irgendwie. Und es gibt so unterschiedliche Gutachten. Manche sagen, nee, ist unmöglich, dass das einer gemacht hat und so. Andere sagen, ja, da hingen übelst viel Vorhänge und sowas. Und das so kann schon sein, dass einer, wenn er das schnell sozusagen gemacht hat, da an unterschiedlichen Orten relativ zeitgleich Feuer gelegt haben kann, was ich dann krass verbreitet hat durch diese Vorhänge und sowas. Also so die Frage, ob er das war, ist ungeklärt. Was auf jeden Fall stimmt, ist, dass er versucht hat, ein paar Tage vorher das Stadtschloss anzuzünden. Also so halt und auch in so Obdachlosenunterkünften und so dafür geworben hat halt sozusagen und auch den Reichstag anzuzünden. So, und dann ist halt unklar, ob die Nazis das spitz gekriegt haben, das selber angezündet haben, das zum Vorwand genommen haben, dass er solche Sachen erzählt und versucht hat oder ob so ist das sozusagen, dass er das wirklich getan hat. Das ist unklar. Was auf jeden Fall sozusagen aber erwiesen ist, ist so, dass, also, der das aus politischen Gründen versucht hat, solche Dinge zu machen. Und so, also, es gibt so im Reichstagsbrandprozess ist so, dass zum Beispiel Marinus von der Lubbe auch von der KPD und so krass denunziert wurde von Kommunisten, also Dimitrov und solchen Leuten, die auch dieses Reichstagsbrandprozessbuch geschrieben hat und gesagt hat, ja, es wäre ein brauner Spitzel gewesen und sowas. Und das stimmt nach, also sozusagen, das stimmt nachweislich nicht. Und das ist auch so, dass schon damals Leute aus Holland, also er kam ja aus den Niederlanden, der Marinus von der Lubbe, aus Holland ist so, sozusagen, dann so ein Gegenbuch geschrieben haben, der Rodenburg, sozusagen, also gegen dieses Braunbuch zum Reichstagsbrand, so ein Rotbuch dazu geschrieben haben und gezeigt haben, dass so, was war eigentlich Marinus van der Lubbe für ein Typ und so, der war halt ein Maurer, der erblindet war, deswegen arbeitslos, also so fast nicht sehen konnte, deswegen arbeitslos war, weil er Zement in die Augen gekriegt hatte und der halt durchs Land gezogen, also erst eine große Wanderung gemacht hat, dann nach Deutschland gegangen ist wegen Faschismus so und halt gegen Nationalsozialismus was unternehmen wollte und sozusagen irgendeine Aktion machen wollte, die die Leute aufrüttelt so und sozusagen diese, also so die Perspektive darauf, so Verzweiflungstat eines Einzelnen, der versucht, sowas wie das Losschlagen der Arbeiter auszulösen, ohne dass was passiert, das sozusagen ist schon was, was man so festhalten kann an der Sache. Und was vielleicht auch nochmal wichtig ist, wenn man sich vergegenwärtigt, mal so Kapp-Putsch in 20er Jahren, also wo schon mal Rechtsextreme nicht durch Wahl, aber durch Putsch versucht haben, an die Macht zu kommen mit der Unterstützung so industrieller Kreise und des Militärs so. Da gab es zum Beispiel in Deutschland einen Generalstreik bewaffneter Arbeiterschaft sozusagen, die sich da erhoben hat, Widerstand geleistet hat und sowas. Und all solche Sachen passieren aber nicht. Also die KPD ruft nicht zum bewaffneten Kampf auf. Die SPD hält die Leute dezidiert fern von politischen Auseinandersetzungen mit den Nazis und Gewalttätigen, obwohl zum Beispiel Leute von der SAJ erschossen werden von Nazis oder abgestochen werden. So predigieren Leuten überall Gewaltfreiheit und man würde den Boden der Verfassung verlassen. Wenn man also, so Arbeiterhäuser werden überfallen von Nazi-SA-Banden, ne, sozusagen, und die SPD sagt, nein, dagegen können wir nichts machen, sozusagen, wenn wir uns jetzt selber dagegen zusammentun und bewaffnet werden, dann verlassen wir den Boden der Verfassung. So. Und der Reichstagsbrand hat dann noch sein Übriges damit getan, dass die Leute noch, oder dass die Linken, die KPD und so weiter, die SPD dann noch weiterhin versucht hat, sich noch mehr abzugrenzen von Gewalt und von Leuten, die im Weg der Verfassungstreue verlassen. Genau. Ja, also mich stimmt es so merkwürdig, dass, oder trübselig, dass die Nazis halt schon das komplette Programm als Reaktion ja parat haben. Also die Reichstagsnotverordnungen, die Listen, die dann organisatorisch sofort ausgeführt werden konnten von hunderten Ortsgruppen, aber ganz verteilt, so, also quasi nur noch auf Klaren, die vorher wahrscheinlich auch nur auf das auf den Moment des Losschlagens gewartet, aber das wird alles zu rund. Aber so, also so, das ist nicht so. Das ist, glaube ich, nicht so verwunderlich, so, dass sozusagen die alles in petto hatten, weil es so wie die Arbeiter eigentlich damit gerechnet haben, dass jeden Moment der Aufruf der Gewerkschaft dazu kommen kann zum Generalstreik, jeden Moment der Aufruf der KPD kommen kann, zu den Waffen zu greifen, so hat ja auch die NSDAP damit gerechnet. Also so, die NSDAP hatte in der Anfangszeit auch durchaus Angst vor der Arbeiterschaft, dass die sich erheben und bewaffnen und was machen und sowas so. Also das war schon eine Sache, die im Raum stand damals. Und natürlich haben die Sachen vorbereitet für so, was passiert eigentlich, wenn man was macht. Und deswegen finde ich das jetzt nicht so verwunderlich, dass man da Sachen in petto hatte. Also so. Es gab ja auch viele KPD-Aktivisten, die bewaffnet waren. Also, mir ist schon klar, dass die das auch so hatten, aber dass das alles so perfekt ineinander gespielt hat, jetzt mit diesem Reichstagsbrand, das ist das hätte ja auch schon früher stattfinden können, zum Beispiel nach dem Verbot der Gewerkschaften. Ja, man hat halt auch. Das war doch erst später, das Verbot der Gewerkschaften. man hat einfach auf irgendeine gute Situation gewartet. Und das kann nicht eine Schlägerei sein. Also, dass sich RSA mit Leuten von Roten Frontkämpferbund oder vom Kommunistischen Jugendverband schlägt. Das sozusagen ist kein guter öffentlichkeitswirksamer Ansatz oder Anlass, um sowas durchzuführen. Sowas wie Angriff auf den Reichstag oder so ist es. Das hätte aber auch was anderes. Versuchtes Attentat auf Hitler oder sowas hätte genauso als Anlass dienen können. Und so. Und das sind ja so Sachen, das wären durchaus denkbare Aktionen damals gewesen. Also so. Und die Nazis waren da noch nicht so gefestigt. Also, sondern es ist so, die SPD kriegt wirklich ja noch 7 Millionen Stimmen. Auch nach Hitlers Machtübernahme ist das ja nochmal sozusagen bei einer Wahl, wenn ich mich richtig entsinne. Ja. Also so, dass da wählen wirklich viele Leute. In vielen Großstädten haben KPD und SPD immer noch die Mehrheit der Stimmen hinter sich und sowas. Also so, ist ja gar nicht so, dass sozusagen alle Leute sich 33 direkt integriert hätten. Aber so, es gibt halt so einen schleichenden Prozess, dass Leute sich einrichten mit dem Bestehenden. Und es ist so, man kann es vielleicht nochmal machen, so auch sozusagen, es gibt auch Leute, die was machen, also zum Beispiel beim Sozialistischen Jugendverband, so der Jugendorganisation der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands, ist es auch so, dass die organisieren sich, die haben sich ja deswegen auch zusammengetan zu großen Teilen, also die aktivsten Teile der Arbeiterjugendbewegung haben sich zusammengetan zum Kampf des Faschismus in genau diesem Jugendverband auch, ne? Und dann hast du eine Situation, die Sozialistische Arbeiterpartei hat noch 1934 13.000 bis 14.000 aktive Mitglieder. Das heißt, Leute, die auch Arbeit gemacht haben, nicht irgendwie passive Leute, die nichts getan haben oder so, sondern die zu Treffen aufgeschlagen sind. Die haben Zeitungen verteilt, Flugblattaktionen gemacht und sind auch relativ früh in die Illegalität gegangen. Und trotzdem hatte keiner eine Vorstellung davon, was Illegalität überhaupt bedeutet. Also so, es gab lange keine Illegalität. Die Verfolgung durch sowas wie die Polizei der Weimarer Republik oder unterm Kaiser ist überhaupt nicht vergleichbar gewesen mit der sozusagen Verfolgung durch die Gestapo. Also so, keine Ahnung, ja, die Gestapo hat Funktionäre gefangen genommen, wollte rausfinden, wer die anderen Leute sind und hat die Leute gefoltert. Sowas gab es in dem Maße so nicht. Ja, da wurden auch Gefangene verprügelt in der Weimarer Republik und vorher, aber dass Leute systematisch gefoltert wurden, so innerhalb so einer Situation, das war halt neu. Und dann hat man so Sachen, Dresden zum Beispiel. In Dresden war der Anteil der Verjugendverbandsleute größer als der Anteil Erwachsener in der Sozialistischen Arbeiterpartei. Da gab es 1000 Jugendliche im Sozialistischen Jugendverband, die da organisiert waren in Dresden. So. Die waren alle in Kleingruppen, das war alles illegal. Die haben 5 Zeitungen rausgegeben wöchentlich, also da erschienen 5 Zeitungen von denen, die verteilt wurden. Die haben Massenflugblattaktionen gemacht, wo sie überall Flugblätter verteilt haben und sowas. Die haben sich getroffen regelmäßig außerhalb Dresdens in Wäldern und sowas. Ja, und das ist nicht besonders clandestin. Wenn du dich mit 1000 Jugendlichen in irgendwelchen Wäldern triffst, ja, das kriegt man mit. Das sowas, also so, woher kommt das sich im Wald treffen? Ja, das ist 1917, 1918, 1916 im Kampf gegen den Ersten Weltkrieg ist das auch genauso funktioniert. Da haben die, obwohl es verboten war, große Treffen in Wäldern abgehalten und dann haben sich halt 1000 Arbeiterjugendliche im Wald getroffen, um was eine Aktion gegen den Krieg zu machen und haben auch noch eine Demo gemacht und so, dann in die nächste Stadt zurück oder sowas und sind von da mit dem Zug zurückgefahren. Ja, und da ist Polizei mitgelaufen und sowas und da haben sie vielleicht auch mal einen mit einem Knüppel geschlagen, aber sonst ist nichts passiert. Jetzt ist es anders 1933. Die Leute werden systematisch verfolgt. Sozusagen, es werden Leute verhaftet, Leute gefoltert, um andere Leute herauszufinden. Es wird versucht, diese Organisationszusammenhänge zu sprengen und so. Und die sind überhaupt nicht darauf vorbereitet. Also der egal, ich habe das Buch jetzt gerade nicht hier. Also sozusagen der Huhn beschreibt das auch so, der ist auch in so einer Widerstandsgruppe bei den Roten Kämpfern gewesen. Und der beschreibt das so und sagt, ja, man war auf die Illegalität überhaupt gar nicht vorbereitet. Man wusste überhaupt nicht, was kommt da eigentlich auf einen zu, was für ein Verfolgungsdruck ist das eigentlich. Und zum Beispiel die Gruppe, in der Huhn war, hat dann beschlossen 1934, dass man ist nicht adäquat darauf vorbereitet, jetzt was zu machen, heißt dilettantisch gegen das System vorgehen und sich selber massiv gefährden. Also ist das, was wir jetzt tun können, Gebot der Stunde, ist Selbstverständigung. Also Selbstverständigung heißt theoretische Schulungen organisieren, Rundbriefe rausgeben und solche Sachen, aber nicht aktiv was gegen den Krieg machen. Und das ist dann bei den Roten Kämpfern zum Beispiel, die sind dadurch sogar relativ lange unentdeckt geblieben. Aber wer was gemacht hat, Flugblätter gedruckt hat, irgendwas aktiv gemacht hat, ja, die Leute sind halt auch festgenommen worden oft. Und das ist jetzt nicht so nach dem Motto, jeder wurde direkt erschossen, wie Oma und Opa das gerne erzählen, so ungefähr. Man konnte gar nichts machen. Aber die Leute sind trotzdem erstmal 3-4 Monate in Konzentrationslagern verschwunden in der Regel. Also so, das sind auch schon große Zahlen von Leuten, die in Konzentrationslagern halt sitzen, so aus der organisierten Arbeiterbewegung. Willst du nochmal zu einem Führerproblem sowas sagen auch dann gleich? Ich würde jetzt zu dieser Flugblattgeschichte nochmal, also ich hatte hier noch so eine Aussage aus einem Gespräch, wo das auch gut auf den Punkt pinkt, wo sie halt so auch so eine Diskussion mit so einem anderen Arbeiter hat und der sagt so, ja, wir müssen irgendwas machen, wir können jetzt nicht einfach nur das Maul halten und weiter hier rummarschieren und so weiter. Und dann sagt der also sitzen jetzt schon im Gefängnis, die beiden. Und dann sagt er halt so, der andere, ja, die Hälfte der Leute hier sind bei der Verteilung von Flugzetteln geschnappt worden. Auf Maschinengewehre kann man auch mit Knallerbsen antworten. Gewiss, auch so kann man Selbstmord begehen. So, irgendwann war dann auch so einfach der Punkt überschritten, wo sie dann einen nach dem anderen irgendwie weggesperrt hatten. Und das ging dann so die Reihe durch, so wo einfach die Genossen dann irgendwie umgefallen sind auch und dann wieder die Nächsten sozusagen eingekerkert wurden. Aber wie gesagt, sozusagen, es gibt gerade in der Anfangszeit, es gibt Widerstandsversuche. Viele von denen werden auch getragen von Arbeiterjugendlichen, also oder die aus den Organisationen der Arbeiterjugendbewegung kommen. Es gibt Widerstandsgruppen aus dem KJVD, Widerstandsgruppen gerade aus diesem sozialistischen Jugendverband und sowas, auch aus dem SHJ-Umfeld und so. Also so, da tun sich schon Leute zusammen und versuchen was. Die Möglichkeiten sind nur ziemlich schlecht und werden zunehmend schlechter. Also dazu muss man sagen, bis 1938 zum Beispiel sind alle Leute in Deutschland in Lohn und Arbeit. Also das, was die Nazis versprochen haben, Krise zu überwinden, wo auch immer alle gesagt haben, Sozialdemokraten genauso wie Kommunisten, ja, das schaffen die Nazis eh nicht, der Krise Herr zu werden, die werden auch wieder abgewählt, also muss das sein, davor gab es ständige Regierungswechsel, ständige Neuwahlen, instabile Koalition und sowas und dann kommen plötzlich die Nazis 33 Jahre und die schaffen das tatsächlich innerhalb von 5 Jahren bis 1938 die Arbeitslosigkeit komplett zu beseitigen, ja, die Leute haben Lohneinbußen, die Arbeitsbedingungen werden schlechter, aber jeder hat Arbeit, niemand steht auf der Straße und das schafft auch so bei den Leuten ziemlich krassen Rückhalt innerhalb der Bevölkerung bei den Nazis. Und es ist halt auch so, Leute passen sich halt an. Ja, 5 Jahre ist eine lange Zeit. Nationalsozialismus geht nicht bald vorbei, das weiß dann jeder. Und die Leute passen sich halt an. Fred sagte das, werden aktiv in der NSDAP, wollen dann noch was Gutes machen. Oft aber auch um Umfeldorganisationen, zum Beispiel in der Deutschen Arbeitsfront oder in so einem Fürsorgeverein von Nazis und so, ne, Winterhilfe und so. Da sozusagen, da macht man ja was Sinnvolles für die Armen. Das konnte man halt auch unter dem NS machen. Ja, Kleider sammeln und sozusagen Suppenküchen organisieren, ging halt auch unter dem Nationalsozialismus. Und die Leute haben sich in genau sowas dann halt auch eingefügt und da versucht zu arbeiten. Und vielleicht noch als Ergänzung, das auch mit der Arbeit zum Beispiel war auch gerade ja so ein Punkt, also so, wo Sozialisten wie Kommunisten immer gedacht haben, an solchen Geschichten werden die Nazis auf jeden Fall scheitern. Also die Nazis können irgendwie nicht sozusagen die normale kapitalistische Entwicklung überwinden und irgendwie Krise und so weiter. Und die werden genau an solchen Geschichten scheitern, weil sie eben die Leute nicht in Lohn und Arbeit bringen können und vernünftig absichern können und so weiter. Und genau das war halt auch dann auch so total die Fehleinschätzung, ne, wo sich das System dann immer weiter gefestigt hat. Noch ein weiteres Problem zeigt sich in den großen Arbeiterorganisationen. Wir haben das hier unten sozusagen als letzten Punkt noch auf der Folie. Also gerade die großen Arbeiterorganisationen, das heißt SPD, Gewerkschaften und KPD, haben das Problem, dass sie sehr hierarchisch strukturiert sind. Das heißt, man hat eine relativ verhältnisweise passive Mitgliedschaft, die darauf wartet, dass die Führer auch was sagen. Also, keine Ahnung, die Arbeiter hatten ja Waffen zum Teil, ne? Warum haben sie nicht losgeschlagen, einfach individuell? Warum haben sie nicht einfach angefangen, irgendwo zu streiken? Gab es auch einzelne Orte, wo zum Beispiel Streik war und sowas, ne? Ein Ort, da gab es einen Generalstreik, sogar einen kleinen in Süddeutschland und sowas, ne? Also, ist durchaus passiert, aber warum haben die Leute das nicht gemacht? Ja, weil sie gewartet haben auf die Anweisungen ihrer Zentralen. Also sozusagen genau dieses Hierarchieproblem, was von so kleinen linkssozialistischen Gruppen auch lange schon kritisiert wurde, dass das zentrale Problem innerhalb der deutschen Arbeiterbewegung ist, das Problem der Autorität, der Disziplin, der Führer. Und sagen, das ist genau da nochmal ganz stark rausgekommen, dass die Leute nicht in der Lage waren, selbstständig zu handeln. Umgekehrt ist das Interessante, die Organisationen, die halt besonders viel gemacht haben, also zum Beispiel dieser Sozialistische Jugendverband Deutschlands, kommt halt genau aus einer Ecke, wo genau das kritisiert wird, dieses Führerproblem. Also wo immer sehr viel so auf Bildung und solche Sachen Wert gelegt wurde. Und es gibt doch zum Beispiel so, dass während man beobachten kann, dass aus SPD und KPD sehr viele zum Nationalsozialismus überlaufen, ist es in der Regel so, dass bei diesen Organisationen, die mal sehr viel Wert auf Bildungs- und kulturelle Arbeit gelegt haben, die Zahl der Überläufer sehr gering ist. Und die Leute zum Beispiel auch nach 45 unmittelbar wieder aktiv werden und sowas. Also so dann eher so versuchen zu überwintern und individuell da durchzukommen, Freundeskreise durchaus weiter unterhalten und sowas. Und so, auf die Art und Weise läuft es aber auch bei vielen. Also so, das hört auf, politisch zu sein nach außen. Vielleicht intern ist es noch politisch und so. Also so ein Genosse, mit dem ich mal gesprochen habe, der war auch Jugendlicher, 33, als der Nationalsozialismus kam, der hat das so beschrieben und sagte so, ja, die waren früher, waren sie halt eine SAJ-Gruppe, so, da haben sie politisch diskutiert und was gemacht, dann kam der Nationalsozialismus, dann haben sie erst versucht, was zu machen, das ging nicht, die ersten Leute wurden verhaftet, dann haben sie aufgehört, was zu machen, weil, also, denken auch sowas dran, wie verliert man seine Arbeit und ist arbeitslos, was existenzbedrohend war unter Umständen, wenn man aus politischen Gründen nichts mehr gefunden hat. Und was haben sie gemacht? Ja, sie sind sonntags wandern gegangen weiterhin, das haben sie sowieso schon früher gemacht, haben sich als Wanderverein organisiert, sind eher zu irgendwelchen Christen gegangen erst und dann sozusagen so als freier Wanderverein und haben dann auf der Wanderung das halt gemacht oder bei Kanufahrten und sowas. Vorteil von sowas ist, man ist in der Natur, ne? Wenn du durch den Wald läufst, da hat sozusagen der Nachbarn keine Ohren, mit denen er mithört und sowas. Und da konnten dann halt auch politische Diskussionen durchaus geführt werden, aber man auch damit ist man nicht an die Öffentlichkeit gegangen, sondern man hat eher auf so eine komische Art halt überwintert, wenn man nicht ins Exil gegangen ist. Also viele Leute, die jetzt wichtigere Positionen hatten, sind natürlich auch ins Exil gegangen einfach. Also erst nach Prag, dann nach Frankreich, England, Kuba, USA. Genau. Am Ende ist es so, 45, achso, man könnte vielleicht noch was sagen. Im Ausland, im Exil ist es so, dass die Bemühungen auch durchaus weitergehen. Also es gibt da sozusagen die Sozialistische Arbeiterpartei unterhält ein Büro zum Beispiel in Oslo, wo Herbert Frehm, also Willy Brandt zum Beispiel gearbeitet hat für die und sowas. Oder in Paris unterhalten die Büros. Die Freie Deutsche Jugend gründet sich in Paris während des Nationalsozialismus als organisationsübergreifende Jugendorganisation gegen den Nationalsozialismus und so. Das heißt sozusagen, im Ausland gibt es auf jeden Fall Bestrebungen von Leuten, sich zu organisieren. Gibt auch Gruppen, die sich Gedanken darüber machen, was passiert eigentlich nach dem Ende des Nationalsozialismus, dann gerade zum Ende des Krieges hin, was wird da die eigene Aufgabe und so. Aber das sind halt kleine Exilgruppen, die auch oft dann nicht mehr angebunden sind ab einem bestimmten Zeitpunkt, also gerade mit Beginn des Krieges dann, an die Diskussion und die Stimmung innerhalb Deutschlands, also die sozusagen sehr abgeschnitten davon sind und die ja dann, wenn man sozusagen dann denkt, wie war es nach 1945, ja auch sehr komisch aufgenommen wurden auf eine Art, also so, keine Ahnung, selbst Leute wie Brandt, der dann ja ganz normaler Politiker war, überhaupt nichts Großartiges, Krasses erzählt hat oder so, ist halt so, dem ist sein Leben lang vorgehalten worden, dass er im Exil war und sein Heimatland verraten hat und sowas im Krieg. Also sozusagen so eine komische Entfremdung zwischen den Leuten da, die da geblieben sind, sozusagen, und denen, die ins Exil gegangen sind und da weitergewirkt haben, tritt er halt auch ein dann. Und ist dann eine lange Zeit, auch wenn man sich das mal vor Augen hält, 12 Jahre, ne, 33 bis 45, noch ein Krieg dazwischen und so, also so, keine Ahnung, da ist halt viel passiert. Machen wir weiter, oder? Mhm. Dann sind wir schon vorbei mit dem NS. Zu Anfang? Ja, nach dem Nationalsozialismus, also wir werden jetzt natürlich nicht irgendwie die ganze Geschichte des Nationalsozialismus, Weltkrieg und so weiter jetzt hier durchkauen, sondern es geht ja eigentlich eher um Arbeiter-Jugendbewegung und dann halt so ein bisschen natürlich in dem Kontext Arbeiterbewegung. Und genau, nach dem Nationalsozialismus, nach dem Ende des Nationalsozialismus, finden... Eine andere Frage ist, ist euch der Begriff Leipziger Meute? Also da hatte ich nämlich neulich mal einen Vortrag, da habe ich mich gewundert. Zum einen haben die teilweise in den 40er Jahren noch Bezeichnungen gehabt, wie Rotkämpferbund und dann irgendwie die Nagelstraße, der Mietstraße oder sowas. Wie wirklich den Habitus oder so, also kam schon aus Arbeiterverhältnissen, haben teilweise so kulturelle Sachen gemacht, aber es war eher so ein großer Jugendverband von Jugendlichen, Straßenkämpfen oder so, aber auch so kommunistisch angebaut. So, was war mit denen? Also kommen die da drunter passen oder ist es eher so? Die kommen halt nicht. Die kommen halt nicht aus den Organisationen in der Regel, sondern da sind manchmal Leute, die aus Organisationen kommen, aber die kommen nicht alle aus den Organisationen und sind feste Gruppen oft, also so, sondern das sind oft Freundeskreise, Leute, die dann dazustoßen, keine Lust auf HJ haben, also ein vergleichbares Phänomen, so ein bisschen sind ja Edelweißpiraten, so dann eher im Ruhrgebiet und am Mittelrhein und sowas. Jazzjugend und so. Wobei Jazzjugend, würde ich auch sagen, ist nochmal ein extra Phänomen so ein bisschen. Also so, es gibt eine ganze so unangepasstes Jugendverhalten während des Nationalsozialismus, was auf eine bestimmte Art und Weise auch widerständig war und sozusagen wegen seiner Unangepasstheit und dass sie immer angeeckt sind mit der HJ und mit der NSDAP, also mit den Nazis im Prinzip halt. Also so halt schon sozusagen in so Form widerständigen Handels reingedrängt wird. Und zum Beispiel bei den Edelweißpiraten und so ist das auch so. Da sind Leute, die kommen aus KPD-Haushalten zum Beispiel, deren Eltern, also Jean Jülich zum Beispiel, einer so der bekannten Edelweißpiraten, ja, dessen Vater war KPD-Funktionär. Der war ab 33 im Arbeitslager, ne? Und ja, der war nicht im KJVD aktiv oder sowas so. Aber natürlich war es trotzdem prägend für die Leute so. Ja, also das würde ich ja nochmal sagen, das ist, glaube ich, auch noch so eine ganz neue Generation, die dann sozusagen, während sozusagen der Widerstand der Arbeiter-Jugendbewegung dann in den 33, 34, 35, 36, 37, also spätestens dann abflaut, ne, ist das nochmal so eine Generation, die sich dann eher die dann eher wieder aktiv wird mit ihrem Widerstand dann ab 40, 41, 42, wenn dann auch, wo auch sozusagen die Widersprüche im Nationalsozialismus auch wieder viel, viel stärker werden. Und so und auch bei denen gar nicht mal meinen. Ich glaube eher, das sind so jugendkulturelle Abgrenzmechanismen, die da eher im Vordergrund treten, als dass du dir mit 12 Jahren bewusst wirst, dass 1943 Stalingrad das kommende Ende irgendwie des Nationalsozialismus bedeutet. Also das war, glaube ich, nicht so deren Denken. Das sind, so rein ganz brachiale Abgrenzungsmechanismen. Oder? Das ist gemischt, glaube ich, also so. Gibt da solches und solches, also die Gruppen sind auch. Also so. Aber so sowas wie zum Beispiel Stalingrad und so, dass sozusagen, dass das ein irrsinniger Krieg ist, den die Leute eh irrsinnig fanden in diesen Gruppen, so, ne? Schon als er losgegangen ist, so. Und dann aber ab 33, als dann so ist, dass halt ab 43 dann, wo es so ist, dass sozusagen auch für die deutschen Soldaten, dass plötzlich ein Krieg wirkt, in dem ständig Leute fallen und so, und es eigentlich nur noch rückwärts geht und so. Das ist eine Zeit, wo die zum Beispiel noch, also bei den Edelweißpiraten weiß ich es, auch nochmal Zulauf haben zum Beispiel, weil halt so, ja, die Leute wollen nicht zurück an die Front, so, da stirbt man jetzt, ne? Also so, sozusagen, da ist man nicht mehr Blitzkrieg und man überrollt Frankreich und ist der große Held, sondern da wird Krieg dann plötzlich dreckig für einen selber und so. Und das ist schon mal noch eine ganz andere Situation. Die Leute werden dann eingezogen und so plötzlich noch, ne? Besonders junge Leute müssen plötzlich an die Front ab 44 dann hoch. Das ist so, aber ich wollte auch noch was dazu sagen. Ja, ich glaube, bei diesen Leuten, die es ja zum Beispiel auch in Erfurt gab, ich glaube, da kann man schon so in mehrere Generationen auch teilweise unterteilen. Ich glaube, für die Frühen, die es auch schon in den 30er Jahren gab, waren durchaus noch teilweise durch sowas wie Wanderjugenden auch so durch diese Arbeiterkulturvereine teilweise noch so geprägt. Und ich glaube, das ist schon so dann, was dann halt Fried dann auch sagte, so durch so eine neue, durch den Krieg teilweise geprägte und auch politisierte so Generation, die dann halt so den NS-Alltag so aneckte, ist dann halt nochmal neu dazugekommen, so ab 41, 42, die aber dann auch teilweise noch von den alten Leuten, die noch so SAJ und sowas noch mitgemacht haben, noch mitgeprägt wurde. So. Also gab es, ich glaube, so einer der Zentren von sowas wie so Jugendbanden und Klicken so, war auch nicht zufälligerweise dann in Erfurt zum Beispiel so Johannesplatz, so die Ecke, wo halt echt noch so, also die Arbeiter und Arbeiterjugendlichen noch richtig krass so in richtig ekelhaften Baracken gehaust haben, so was sich auch während des NS nicht geändert hat, so die richtig schäbig gewohnt haben so. Und sich dann immer, weil es da in der Nähe auch noch eine Veranstaltungshalle von Nazis gab, ist da immer wieder zu rauf rein so gekommen, dass die aneinander geeckt sind und. Und eine Frage noch zur NS-Zeit. Wie hat sich das mit den Konzentrationslagern verhalten? Im späteren Raum, sagen wir ab 42, sind ja auch immer mehr deutsche Kommunisten in internationale Konzentrationslager überwiesen worden. Gab es dort Gruppen, also es gab dort vereinzelt auf jeden Fall KPD-Gruppen in den einzelnen Konzentrationslagern, teilweise aktiv, teilweise nur darauf bedacht, sich um mehr oder weniger auf Kosten anderer Parteiarbeiter irgendwie am Leben zu halten. So. Also gibt es ja von heroisch bis schäbig alle Bereiche, aber gab es da auch von der Jugendarbeiterschaft Gruppen oder ist es eher so auf der Also ich wüsste nicht, dass es sowas gab wie dass sozusagen innerhalb der Konzentrationslager zum Beispiel die Jugendlichen sich nochmal als Jugendliche extra getroffen haben, sondern das lief dann halt über diese Parteigruppen und so. Und das sind ja auch oft, also so, keine Ahnung, man muss da nochmal unterscheiden, also zum Beispiel von diesen Dresdner Jugendlichen, den 1000 Stück, die da in einer im sozialistischen Jugendverband organisiert waren und Widerstand geleistet haben, so bis 35, so sind, ich glaube, 95 Stück in Konzentrationslager und Zuchthäuser also so, das sind 10% ungefähr, so, und das ist so, das sind nicht alle, ne? Also da bleiben noch 900 übrig, ist natürlich ziemlich viele, aber so genau die aktiv sind, bestimmte Koordinationsfunktionen hatten und sowas, die hat man sich halt abgegriffen so und das ist so, die sind in Konzentrationslagern gewesen, die sind ja Funktionäre gewesen dann auch und die waren oft auch Funktionäre der Parteien, also wir hatten ja das sozusagen in dem ersten Teil auch so ein bisschen, das ist so die Organisation, die Jugendorganisation der Arbeiterjugendbewegung, die gehörten schon zu Parteien, also so vor 45, also sowas wie keine Ahnung, kommunistische Partei hatte ihren Jugendverband, die kommunistische Arbeiterpartei hatte ihren Jugendverband und sowas. Es gab nicht sowas wie einen parteiunabhängigen, großen, wahrnehmbaren Jugendverband. Das gab es ja nach 1918 kurz sozusagen, den versucht das aufzubauen, ist dann aber sehr schnell so von den Parteien wieder sich gegriffen worden dann, was da übrig war dann an Resten. Aber es ist so, dadurch ist halt immer der Fall gewesen, dass ja die Parteien halt auch angebunden waren und auch wichtige Funktionen innerhalb der Parteien übernommen haben und sowas. Also so ist jetzt auch nicht, dass jetzt alle Leute aus dem Jugendverband 16-Jährige dann mit Knarren durch die Gegend gerannt sind und irgendwie auf Nazis geschossen haben oder so, sondern die haben solche Aufgaben übernommen wie Kurier sein, Flugblätter über, also so Flugblätter verteilen, Sachen bei der Druckerei abholen, beim Setzner helfen und so, also so. Das war schon so arbeitsteilig, jeder hat halt das gemacht, was er oder sie konnte, so. Und die Jugendlichen sind halt auch für so Hilfstätigkeiten eher rangezogen worden und dann, also so, genau, Kurierdienste und so. So. Ja, also, genau, also Nazis sind dann irgendwie weg, ne, nach 45. Keine Nazis mehr da. War ja sowieso nur Hitler. Und Hitler war weg. Sag mal. Genau. Aber genau, Jugendbewegung sind wir ja wieder, oder beziehungsweise Arbeiterbewegung nach 45, hat die Arbeiterbewegung nie wieder zu der alten Stärke zurückgefunden, die irgendwie vor 33 der Fall war. Das hat irgendwie verschiedene Gründe. Da könnte man sowas nennen, wie dass sozusagen die Menschen sich weniger sozusagen als Klasse gefühlt haben, sondern also so dieses Volksgemeinschaftsding, glaube ich, sehr stark ausgeprägt war. Dann ja, der Kalte Krieg und der Antikommunismus, der da irgendwie gewirkt hat, ziemlich stark und ja, so viele Funktionärinnen und Funktionäre tot waren, sind, darf man noch nicht vergessen. Viele im Exil waren, also so, keine Ahnung, sind richtig viele gestorben, ne? So, also so, sowohl in Konzentrationslagern und Zuchthäusern als auch im Krieg, so Leute. Viele waren im Exil, viele sind nie zurückgekommen oder erst im Laufe der 40er oder frühen 50er Jahre zurückgekommen und so, also so. Ganz am Anfang, also so in der ganz frühen Phase, gab es dann aber auch große Einheitsbestrebungen, also so der Versuch irgendwie. Und wir reden jetzt aber weiterhin nur von Westdeutschland, oder? Also. Erstmal würde ich sagen, komplett. Also war das gerade so klang, weil ansonsten muss man ja natürlich da auch nochmal bedenken, dass wir dann auch nach Ostdeutschland gegangen sind. Und, aber auch in Ostdeutschland waren es nicht viele. Also so, da ist schon auch ein Problem. Also so am Anfang ist ja zum Beispiel so in Ostdeutschland, dass diese antifaschistischen Komitees besetzt werden, im Westen auch, gibt es die auch am Anfang so, mit halt politischen Leuten so und halt zuverlässigen Leuten. Aber so, keine Ahnung, auch in Ostdeutschland, ne, in VA haben sie auch mit ehemaligen Wehrmachtsoffizieren wieder aufgebaut, Polizei und sowas. Also so, das einfach ist, also, keine Ahnung, da fehlten halt einfach die Leute. Und also so, ja, und dann nimmst du die politischen Leute, du nimmst halt den verdienten KPD-Arbeiter von vor 1933, ne, den machst du dann zum Polizeipräsidenten, ja, aber vielleicht kann er das gar nicht. Und dann, ja, du brauchst aber eine funktionierende Polizei nach 45, ist auch den Besatzungsmächten wichtig, dass das funktioniert, weil man muss mal dran denken, sozusagen, gerade waren die Leute noch krasse Nazis, die gegen sie gekämpft haben. Es kommen irgendwelche Wehrmachtstruppen nach Hause, die müssen enteignet werden, Ostflüchtlinge, denen muss Wohnraum zugewiesen werden, es gibt Hunger, ne, erste Mal nach 45 hungert die deutsche Bevölkerung wirklich, also so, das erste Mal Winter 44, 45, das erste Mal, dass in Deutschland gehungert wird während des Krieges und so. Und das ist einfach wichtig, dass so eine Infrastruktur funktioniert und das an vielen Orten hat es nicht funktioniert mit den politischen Leuten, sondern man hat halt Leute genommen, die es kannten und dann aber politisch eigentlich kompromittiert waren. Genau, Einheitsbestrebungen. Es gab am Anfang vielfach den Wunsch, so unter, gerade so unter den kleinen Funktionären und ja, Arbeiterbewegungsleuten, dass sozusagen es keine gespaltene Arbeiterbewegung mehr gibt, sondern irgendwie eine gemeinsame Partei, die die Interessen der Arbeiter vertritt, die den Sozialismus in Deutschland jetzt optimistisch aufbaut. Also es war schon auch so, gerade Anfang, kurz nach 45 gab es total optimistische Herangehensweise bei vielen Leuten, der Glaube, jetzt können wir in Deutschland irgendwie eine vernünftige sozialistische Gesellschaft gemeinsam aufbauen, so aus den Trümmern sozusagen des Nationalsozialismus. Und das ist aber alles halt relativ schnell gescheitert. Das hat natürlich ganz unterschiedliche Gründe. Da ist dann sowas wie, dass ja sozusagen Sowjetrussland, also die Sowjetunion immer noch irgendwie nicht unbedingt das Interesse hatte, dass da, oder sozusagen das Parteiinteresse da dann sehr stark immer überwogen hat und auch dann sozusagen irgendwie andere Gruppen rausgedrängt und unterdrückt wurden, dann hat Sozialdemokratie auch wenig Interesse daran, irgendwie eine Einheitspartei zu bilden. Das ist die Führung, also Schumacher und so. Ja, ja, genau. Ja. Einheitsbestrebung klingt jetzt ein bisschen so für mich, jetzt wäre da diese Strukturierung von vor 33 noch nicht so richtig reflektiert worden. Also nämlich die hierarchische Strukturierung, wie war das? Also wie ist man damit umgegangen mit dieser Problematik, dass die SPD, KPD und die ganzen Verbände so unheimlich hierarchisch organisiert waren? Hat man das versucht zu bewältigen, damit umzugehen oder sowas? Ich glaube, man hat das Problem eher darin gesehen, dass das sozusagen die, also so, dass die Spaltung halt das Problem war. Und wenn sozusagen die Einheit, der Arbeiterbewegung das hätte dann verhindern können. So, also so dieser Blick auf Hierarchien war da, glaube ich, nicht so stark. Zumindest. Ja. Würde auch mal sagen, so dieses, ja, man hat sich an sich selber gegenseitig abgeeignet. Sozialdemokraten haben immer gegen die Kommunisten gehetzt, die Kommunisten gegen die Sozialdemokraten, das war das Problem. Wären wir uns einig gewesen, wäre das mit den Nazis gar nicht so gekommen. Die Vorstellung hat eher vorgeherrscht, so. Irgendwie so, wie hat das genau funktioniert? Danach hat eigentlich kaum einer eine Frage gestellt. Dazu kommt, dass übelst viele von den Exilanten im Exil ja zusammengearbeitet haben, also Sozialdemokraten mit Kommunisten und sowas. Und das heißt, die sich oft aus dem Exil kannten, aus der politischen Zusammenarbeit. Und da am Anfang auch erstmal so ein Grundvertrauen halt ineinander da war, dass es anders geht. Also so gerade bei denen, die halt im Widerstand aktiv waren und so, weil super viele gemischte Widerstandsgruppen gab, also bei denen Leute aus der KPD und aus der SPD mitgemacht haben und so und aus irgendwelchen Kleingruppen und sowas oder Kleingruppen, die sich abgespalten hatten aus der Arbeiterbewegung, nach 45 zur SPD zurückgekommen sind, ganz viele im Westen, im Osten versucht haben, sich in die KPD zu integrieren und so, also so. Also so eine Bewältigungs Maßnahmen, dass man mal darüber reflektiert, warum man trotz der breiten Aufgestelltheit keinen Widerstand geleistet hat, keinen Nennenswerten. Also Einheitsfront, das war die Antwort, die man da eher gegeben hat. Eher wieder Hände hochkrempeln und weitermachen, als jetzt da so dieses Innehalten. Und es ist so, keine Ahnung, also da ist auch erstmal so gewesen, dass so eine, die alten Organisationen waren ja futsch und auch deren Massenbasis erstmal, ne, so, also ist ja nicht so, dass sich jetzt so die alten Organisationen direkt gegründet hätten, wieder als, da sind die Führer und die riesige passive Massenbasis und so, und es ist halt auch so, ich glaube, den Leuten hat sich das auch so nach 45 gar nicht so krass dargestellt, also wenn man manchmal so Schilderungen liest, ist so, unheimlich viele junge Leute wollen was über Sozialismus wissen, kommen zu irgendwelchen Schulungen, wollen irgendwo sich engagieren, einbringen und sowas und so. Es gibt da oft, also so, man hat den Eindruck, vielen ist das wirklich ein Bedürfnis, und zwar eher mit Blick auf Krieg als auf Judenverfolgung, muss man dazu sagen, so, was anderes zu machen, da rauszukommen, das sich nicht wiederholen zu lassen, sowas nicht nochmal passieren zu lassen. Und das, glaube ich, hat für die Leute erstmal so einen Eindruck gemacht, als sei da halt so ein Wille der Leute, was zu machen, und als sei es eher so, dass, weil die alten Organisationen weg sind, die Leute, die davon übrig sind, jetzt in der Aufgabe sind, zusammen was Neues aufzubauen. So ein bisschen, glaube ich. Genau, und es gibt dann nach 45 eigentlich noch zwei Organisationen der Arbeiterjugendbewegung. Das ist einmal die FDJ und die andere dann die Falken. Zu denen kommen wir dann später noch. Das ist erstmal die FDJ West, sozusagen da ein Aufruf zum Weltjugendtag, Weltfestspiele, genau. Das war so das Gegenkonzept der Staatskommunisten zur Olympia, so ein bisschen, oder? Naja, so ein internationales Jugendtreffen, sowas zu sozialistische Gegenstück zu Weltkirchentagen, so eher. Jugend aus aller Welt trifft sich, kommt zusammen im Geiste des Internationalismus gegen den Krieg, da gibt es sozusagen große Kulturangebote, da gibt es aber auch Wettbewerbe und sowas, so sozialistische Sportwettbewerbe, also sowas kommt durchaus aus Spartakiaden und so gibt es da durchaus auch, aber so ist eher so, aus aller Welt kommen Jugendliche zusammen, um eine neue Welt auf, die eine neue Welt aufbauen wollen, und da nehmen auch durchaus nicht nur kommunistische Jugendliche teil, also wenn man sozusagen das hier, das hier, das ist das Symbol, so, ich habe, ja, das heißt irgendwie Weltföderation demokratischer Jugendvereine oder irgendwie sowas Verrücktes. Das ist sozusagen diese Jugendinternationale der kommunistischen Parteijugenden gewesen halt. Die haben es ausgerichtet im Prinzip so, und das ist so. Das gibt's auch immer noch, also so dieses Ding und so. Das ist halt ein bisschen heute deutlich kleiner und so. Findet dann in Peking oder irgendwie Kuba statt oder so, ne? Oder Nordkorea. Kambodscha. Pol Pot lässt alle Theoretiker, der sozusagen international. Die besten Sportlerinnen dürfen, nur die dümmsten Sportlerinnen dürfen überleben. Du siehst nicht aus wie ein Bauer. Intellektueller. So beim Schwimmen, weißt du, so war es das doch, eine Brille. Alles brauche ich in dem Chlor. Das ist aber schon krass, ne? Also FDJ hat nicht unbedingt was mit SED zu tun, also die Erscheinung gab es in alten Bundesländern sozusagen auch. Mhm. Waren auch sozusagen, also sieht man ja hier, 45 gegründet und hatten dann damals 30.000 Mitglieder in Westdeutschland, also immer noch größer als sozusagen jede linke Organisation heutzutage, könnte man sagen. Ne? Ich würde sagen, eher so größer als fast alle zusammen. Ne? Mehr aber. Aber, nee, nur in West-Berlin. Aber also so, wo du sagst so, also KPD gab es in West. Zur SED nicht unbedingt was mit der SED zu tun, aber also sozusagen die FDJ ist schon auch darauf, oder das, die, als die FDJ gegründet wurde, hat schon so seinen Grund darin, dass Stalin 1935 so den Kurs der Komintern gewechselt hat und dann sozusagen von der Sozialfaschismus-These hin zur Volksfront gegangen ist und die FDJ sollte dann ja so ein breiter antiimperialistischer, antifaschistische Gruppe sein so und auch schon so ein bisschen so diese U-Boot-Taktik dann sozusagen, also die Leute sozusagen hintenrum dann für die eigenen Interessen halt zu ziehen. Und genau, also so im Westen wurde dann ja auch war ja dann die FDJ sozusagen die Jugendorganisation der KPD und wollte dann 1951 eine Volksbefragung zur Wiederbewaffnung anstrengen. Das wurde dann per Beschluss von der Bundesregierung verboten und dann auch die FDJ ziemlich schnell danach dann auch als Gesamtorganisation im Westen verboten. Und das Krasse ist halt auch, total viele FDJ-Mitglieder wurden dann auch dann im Zuge dessen sozusagen für ihr Engagement in der Organisation zu Gefängnis- und Zuchthausstrafen verurteilt, zu ziemlich hohen auch so, und saßen teilweise, also es waren Leute, die saßen im Nationalsozialismus in den Knästen und in den Konzentrationslagern und nach 45 dann auch wieder, also dann nach 51 dann auch wieder in den Knästen und teilweise länger, eine längere Zeit als irgendwie in der Zeit des Nationalsozialismus. Und genau, 1952 wurde dann auch noch ein FDJ-Aktivist, ein FDJ-Arbeiter auf einer verbotenen Kundgebung von einem Polizeibeamten erschossen. Der Polizeibeamte da auch freigesprochen für die Geschichte, was auch nochmal ganz schön eigentlich zeigt, so wie sozusagen in der Adenauer Ära sozusagen mit politischen Gegnern einfach umgegangen wurde in Westdeutschland. Also Antikommunismus ist so schon ein krasses Ding, und auch so, es gab regelmäßige Verhaftungen auch so von KPD-Mitgliedern, also so Freunde von meiner Mutter, die kommt aus dem KPD-Haushalt im Westen auch und so. Und die sagt so, sie ist damit aufgewachsen zu Hause, also die hat Druckerin gelernt mit 14 so, und der Vater war Bauarbeiter. Ich weiß nicht, was der Opa gelernt hat, so, der, also, und der Vater und der Opa, die waren beide im Konzentrationslager auch als KPD-Leute so. Und die sind nach 45 ständig verhaftet worden. Also so, die haben nicht nur weiterhin in dem Haus gewohnt, wo auch jemand gewohnt hat, der die an die Nazis verpfiffen hat damals, ne, bis in die 60er Jahre. Nein, die sind doch regelmäßig abgeholt worden und haben dann sozusagen monatelang wieder im Knast gesessen zwischendurch. Und dann waren sie mal wieder draußen und dann sind sie wieder verhaftet worden und so. Also so, wo sie einfach ganz lange Strafen halt doch hatten. Leute, die hatten Landtagsmandate für die KPD in Nordrhein-Westfalen. Die hatten eigentlich politische Immunität, dann wurde die KPD verboten und die Leute einfach in den Knast gesteckt, obwohl sie eigentlich politische Immunität genossen und Landtagsmandate hatten und so. Also so, da hat ein so recht rigider Kurs halt geherrscht auch. Und was sozusagen... Zu den massiven Geldern, die halt durch die amerikanischen zum Beispiel Geheimdienste so in kulturelle Sachen eingesteckt. Gegen Kommunismus. Zeitschriften wie der Monat, die Stevenst... heterodox, pervers, also liberale Ideologien, also bis hin auch zu sozialdemokratischen, teilweise auch also sogar sozialistischen Ideen vorbeigebracht haben, und dann halt auch immer, also so sozusagen, ja, hier in der Vorhaben, also das ist. das ist auch ein Punkt. Das ist auch ein Punkt, den man auch für sozusagen für die SPZ sagen muss. Also sowas wie eine eigenständige Arbeiterbewegung in Deutschland nach 1945 ist auch von beiden Seiten verhindert worden. Also sowohl von den Westalliierten als auch von der Sowjetunion. Also niemand hatte ein Interesse daran, dass das passiert. Also so, das lag einerseits, also gerade in der, so auf in der sowjetischen Besatzungszone lag es auch am Misstrauen gegenüber den Leuten, weil es ja alles Ex-Nazis waren so ungefähr. Ne? Also so Deutsche, die gegen die Sowjetunion gekämpft haben, da krasse Verbrechen verübt haben und so. Aber auch so, weil so, keine Ahnung, in der KPD sozusagen in der Stalinisierten und dem Stalinismus sowas wie Aktivität der Arbeiter selbst sowieso keine große Rolle gespielt hat. Die ganze Führungsriege, das waren halt irgendwelche Exilanten aus der Sowjetunion in der Regel und so. Und im Westen ist halt so, auch die USA hatten und auch de Gaulle hatten massiv Angst vor einer westdeutschen Arbeiterbewegung und einer starken so und Sozialismus in Westdeutschland und haben ganz schön viel dafür auch getan, dass das nicht passiert. Die einzigen, die so zeitweise so linkssozialistische Projekte angefangen haben zu unterstützen, zum Beispiel eine neue sozialistische Partei jenseits der SPD zu gründen und so, also dazu muss man sagen, Zeitungslizenzen musste man von den Besatzungsbehörden kriegen, Parteigründungen mussten von denen zugelassen worden. Falken zum Beispiel haben teilweise lange gar keine Erlaubnis gekriegt von den Besatzungsbehörden, was zu machen als sozialistische Kinder- und Jugendorganisation und so. Und also die einzigen, die es kurz gefördert haben, ist Frankreich wegen der Saarfrage, also so wegen dem Saarland, ne? Frankreich eine Zeit lang, also weil Kurt Schumacher, der sehr so nationalistisch argumentiert hat und sozusagen Saarland für Deutschland wollte und so und da sehr massiven Kurs gefahren hat und so, ist halt so gewesen, dass Frankreich kurze Zeit lang so überlegt hat, ob sie eine linke sozialistische Partei jenseits der SPD gründen sollen, also so oder unterstützen sollen, deren Gründung halt, um diese Saarfrage für sich zu entscheiden, die halt weniger nationalistisch ist. Und was vielleicht noch ein Spezifikum ist, die ganzen kleinen Gruppen, die existierten eigentlich in der Weimarer Republik und die ja so klein auch gar nicht waren, wenn man überlegt, dass es so 15, 20, 30.000 Leute waren oft, ne, so, die gibt es nicht mehr im Prinzip nach 45, sondern das sind sowas, also da gibt es schon die Leute noch, aber die schließen sich eigentlich, wie gesagt, den Parteien an. Im Westen heißt das in der Regel, die gehen in die SPD zurück, 45. Also auch dezidierte Sozialdemokratie-Hasser wie Willy Huhn, ne? Der so, also der war Mitglied bei den Jusos vorher so, aber also wollte damals schon eigentlich nicht in die SPD, hat während des Nationalsozialismus im stillen Kämmerlein ein Buch gegen die SPD geschrieben und sowas, geht 45 dann aber nach dem Zweiten Weltkrieg zurück in die SPD, weil sozusagen, um die Möglichkeit, um zu wirken in einer Arbeiterorganisation und sowas wie Bildungsarbeit zu machen, zum Beispiel, der war an der Volkshochschule in Gera eine kurze Zeit aktiv, dann an der Volkshochschule in Berlin und bei Parteischule beim August-Bebel-Institut hat er so Bildungskurse zur Geschichte der Arbeiterbewegung gemacht und sowas. Und die einzige Art, massenwirksam zu wirken damals, war halt in Gewerkschaften oder in der SPD damals, also so im Westen. Deswegen sind einfach übelst viele da wieder hingegangen und dann später im Verlauf erst ausgeschlossen worden dann wieder von denen. Ja. Machen wir weiter, ne? Jetzt sind wir bei der FDJ Ost und hier sehen wir den jungen Erich Honecker als großer Parteiredner. Damit man mal sieht, was es so für Leute waren. Der Philipp wollte das mal gerne haben, so ein schönes Bild. Kann man die Leute von oben machen? Ja. Links. Keine Ahnung, rechts Adolf Hitler. Und Dutsch, der junge Rudi Dutsch. Aber da gab es ja auch so Linksabweicher, das ganz nett, vor allem so ein Thüringen-Fuffius Deutschland zum Beispiel, der sich Zeit seines Lebens so relativ, also der war auch schon linientreu. Also das darf nicht sagen, also auch so mit harten Stalinisten im Westen dann später zusammengearbeitet. Und trotzdem hat der dann halt gute Sache will, hat frühzeitiger so antifaschistische Komitees vor allem so in Thüringen gekommen. Sehr zum Missgefallen hier vom Erich. Also so, das stimmt schon. Es gibt auch in der SED gibt so unterschiedliche Seidewitz zum Beispiel, einer der wichtigen Theoretiker und Führer der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands, wird Ministerpräsident in Sachsen nach 1945. Überwirft sich dann mit der SED wegen unterschiedlichen Fragen, wie sozusagen sowas wie Demokratie und so auch funktioniert und wird halt dann Kunsthaus irgendwie Leiter in Dresden oder sowas. Also sozusagen wird so krass weggedruckt aus einer wichtigen Position und halt so, ja, das sind halt verdiente Leute, ne, also so, sowas auch in der Sowjetunion ist das häufig zu beobachten, ja, alte Garde wird auch viel ermordet, ne, aber häufig ist auch so, Leute werden aufs Abstellgleis gestellt, also Alexander Kollontai kriegt dann Diplomatenposten in Schweden, ne, Leute werden irgendwo sozusagen Chefs von Kultureinrichtungen oder so, was weiß ich, Ernst Busch darf dann sozusagen im Plattenstudio ganze Zeit Platten aufnehmen, statt sich in die Politik einmischen und so Sachen, also so, sowas gibt's halt relativ häufig, dass so, das sind verdiente Leute, die kann man nicht absägen, ne? Gerade auch, also, was er sagen muss, ist ja verrückt, ne? Da kommen Leute aus dem Exil wieder. Ne? Die sind sagen, Antifaschisten, Widerstandskämpfer, Leute, die was gemacht haben, kommt zurück in ein Land, wo die Bevölkerung entweder passiv oder für die Nazis war. Ne? So, jetzt gibt es eine Regierung, die vertritt eigentlich ähnliche Positionen wie die. Ja, und dann ist gleichzeitig so das Verrückte, trotzdem drücken sie solche Leute weg, wo sie ihnen unbequem werden. Also Karl Schröder, einer von diesen roten Kämpfer, von denen wir letzte Woche schon gesprochen haben, so ein Rätekommunist aus der Kommunistischen Arbeiterpartei auch, der arbeitet beim Radio in Ost-Berlin, macht mal einen Witz über Ulbricht, sein Sächsisch und den Unsinn, den Ulbricht eigentlich immer so erzählt im Radio, ja, und verliert seine Stelle und so. Also so, und solche Sachen gibt es halt relativ häufig, dass man Leute halt wegdrückt, so, oder was weiß ich, gibt so eine Geschichte, mir jemand erzählt von so einem, das sozusagen der, ich glaube, es ist noch vor, bevor es die Stasi war, das sozusagen noch der, von der KPD, die Sicherheitsabteilung von der KPD, ich habe den Namen jetzt vergessen, wie das da hieß, so, diese Abwehr von der KPD, sozusagen, ja, da nehmen Leute jemanden fest, foltern den, dann sagt er, ja, aber ich war doch schon beim Spartakusbund, bla bla bla, dann sagen die Leute, die den für den KPD-Sicherheitsapparat foltern, sagen, ja, was ist das denn für eine Faschistenorganisation, Spartakusbund und bla bla bla, also so irgend so ein alter Arbeitertyp, der halt übelst aktiv war, so, übelst lange schon dabei war, und es gibt halt irgendwelche neuen Leute, ja, die setzen halt Staatsinteressen durch. Also so, darum geht es halt, Staat zusammenzuhalten, Herrschaftsinteressen durchzusetzen. Und wer da aufmuckt und einen anderen Sozialismus will, einen anderen Kurs will, öffentlich rummeckert an dem, was die SED macht, findet sozusagen, da sollte man auch öffentlich diskutieren, dass es anders laufen müsste und so. Für solche Leute gibt es da halt keinen Platz, an dem sie die Möglichkeit haben, sowas zu äußern. Also das passt auch gut zur FDJ Ost, ne? Also so, das ist halt eine Staatsorganisation. Ja, alle wichtigen Denker des deutschen Kommunismus. 1987. Alle schon relativ alt. Wer ist denn das ganz Linke? Keine Ahnung. Günter Schabowski oder was? Jochen Vogel. Ist das nicht die junge Christine Lieberknecht? Ja. Ist sie noch bei der FDP? Der zweite ist, will ich ja, unten rechts vielleicht. Ist Angela Merkel. So, bei FDJ Ost sozusagen, auch da ist nochmal typische U-Boot sozusagen Taktik. Also FDJ Ost wird auch gegründet als parteiunabhängige Jugendorganisation, in der auch Konservative mitarbeiten und so. Gesagt wird, ja, da kann doch jeder was machen. Und man versucht, möglichst viele Leute da rein zu integrieren, um dann sozusagen die Leute, die wichtig sind und sozusagen Stimmen sind für andere Positionen, rauszudrängen als Funktionäre und die Kontrolle zu kriegen über die anderen jungen Leute, die da drin aktiv sind. So, also so, das ist eine Taktik, die... Das ist eine Taktik, die halt relativ häufig auftaucht, so in der Geschichte der kommunistischen Bewegung in Deutschland, also gerade bei den so leninistisch-stalinistisch orientierten Teilen, dass sie halt die gründen Sachen, und das so gibt es heute noch, Jugend gegen Krieg oder so, beim Trotzkisten auch, ne? So, die gründen halt Sachen, da machen Jugendliche mit, da wird gesagt, es ist parteiunabhängig, da geht es sozusagen um die Sache gegen Krieg, bababab. Darüber gewinnt man Leute, und sozusagen, dann hat man die Leute einmal, und wenn sie einmal da sind, dann sozusagen werden sie eingebunden in die eigenen Organisationen. Gleiche Geschichte aus Kreuzberg, ich komme aus Berlin. Junge Linke in Kreuzberg gegründet, Jugendgruppe, so 12 bis 20 Leute, dann und so, ja, wir sind total unabhängig von allen Leuten. 8 Monate später waren wir alle Mitglieder der Falken. Ja? Ja. Wer hat das gemacht? Das Falken Kreuzberg. Verrückt. Also, da war ich 16, 17, aber da hat sich die Geschichte halt schon... Gemacht. Das kann sein, das gab es bei den Falken ja, auch. Ja, ja. Das ist so, die Linkspartei. Ich glaube. Oder zum Beispiel... Solid und Linkspartei ist dasselbe. Hm. Wie das bei Solid oder Linksruck, die Linkspartei... Ja, links ruckt sie auch trotz Kisten, da ist das ja klassisch. Aber so Solid ist doch auch so ein klassisches Ding. Ja, hat mit Parteien nichts zu tun, macht man was so. Jusos lief früher auch oft so, ne? Da machst du halt so mit, bababab, ja, dann kommt der Wahlkampf nach 2 Jahren und dann wirst du halt auf dem Wahlkampf. So, ja, ach, ihr dürft doch immer das Büro mit hier nutzen, sozusagen. Eine Hand wäscht die andere, dann könnt ihr ja auch mal was für uns tun. Also so. Kriegt ihr noch einen Kasten Bier für uns? Ne, genau, das ist doch auch eine gute Sache, besser wir als die anderen und so. Also so diese komische Strategie, nicht so von vornherein rauszurücken, um was es da eigentlich geht, Leute an sich zu binden, um dann sozusagen da die Führung zu übernehmen, das gibt's halt ist eine ganz unrühmliche Geschichte innerhalb der deutschen Arbeiterbewegung, so als Konzept, was immer wir auch sagen. Hochschulpolitik. Ach krass. Also irgendwie, Hochschulgruppe wird aufgestellt. Die Kritik natürlich, dann ist die Kritik, ihr habt ja eine SDS-Agenda, und man sagt, nee, bei uns sind nur 2 Leute im SDS. Ja. und das ist nur Zufall. dass es da Überschneidungen gibt. Letztlich ist es natürlich klar. Also die Leute, also so machen wir das beim Falken demnächst auch. Wir gründen dann so Hochschulgruppen jetzt in Erfurt und Jena und so haben wir überlegt vielleicht. Und dann, ja, und dann sagen wir so, das hat mit Falken gar nichts zu tun. Klar, wir nennen das die Falken. Das ist viel für ein Scheiß hier, Alter. Das ist alles einfach nur links und unabhängig und frei. Wir nennen das sozialistische Jugend. Die Faultiere. Die Faultiere, ja. Die Kängurus und die Badeenten. Jetzt sind wir bei den Falken, ne? Wir müssen ein bisschen jetzt hier. Dein Klotz. Dein Klotz ist schon wieder halb elf. Ne? Wir müssen jetzt mal wieder hier ein bisschen Ordnung reinbringen. Ne? Ein bisschen auf den Tisch hauen. Disziplin. Gut, also Flott, einmal schnell durch hier, ne? Nach 45. Jetzt sind wir bei den Falken. Bei dem größten, wichtigsten und sozialistischsten Jugendverband sozusagen der Nachkriegsärger. Genau, 1945 gründeten sich die ersten Falkengruppen aus ehemaligen Mitgliedern der SAJ und Kinderfreunde. Das heißt sozusagen, sozusagen als vereinigter Jugendverband und nicht mehr der sozusagen diese alte Alterstrennung der Verbände dann aufgehoben hat. Und genau, nach 47 dann als bundesweiter formal parteiunabhängiger Verband, so könnte man das sagen. Welche Rechtsform haben die Falkenländer? Verband gab keiner sozusagen. Also das ist so eine Zeit. Das ist auch das Lustige, heute haben sie immer noch keine. Ja. Das ist so, wie aber auch zum Beispiel SPD, CDU und so, die sind auch keine Vereine und nichts, das ist halt eine Partei und wir sind halt ein Verband. Also über sowas hat sich, glaube ich, 48 einfach keiner Gedanken gemacht, was für eine Rechtsform das ist. Also so. Heute ist so, wir sind im Prinzip einem rechtlichen, einem e.V. gleichgestellt, weil sozusagen wir anerkannter Träger der Freien Jugendhilfe sind als Falken. Aber es ist zum Beispiel so, haftungsmäßig ist es zum Beispiel wieder schwierig. Also im Prinzip ist, weil wir kein eingetragener Verein sind, eine Privathaftung. Also so, im Prinzip kannst du sozusagen die Vorstände, wenn da irgendwas Krasses passiert, belangen als Verband. Also was weiß ich. Die Vorteile, also der Innenminister kann einfach nicht herkommen und sagen, hier, ich versuche jetzt diesen Doch. Verein. Doch, ja. Verbieten kannst du jeden Verein, egal. Kameradschaften wurden auch verboten. Eingetragene Kameradschaft gibt es ja nicht. Es sind einfach Personenzusammenhänge, werden da verboten. Ja, und nicht, ja. Personen, ja, so würde ich das eher sagen. Also so. Das hat nichts mit der Eingetragenen, das ist nur die Rechtsform sozusagen dann. Aber das spielt für sowas wie Verbot keine Rolle. Sowas gab es auch durchaus mal, dass sowas mal gedroht hat irgendwo und so. Also was weiß ich, in Bayern oder sowas oder... Also sowas Verrücktes gibt es halt schon mal. Oder dass sie so in 80er Jahren hatten, sie alle Angst, dass sie verboten werden. Dann haben sie alle so Vermögensträger gegründet, die im Falle der Auflösung das Geld kriegen und so. Also. Das ist eher ein Finanztrick, würde ich ja mal sagen. Und also stimmt. Stein war raus. Sieht sehr modern aus. Sag was dazu, Philipp. Ja, sehr schön. Ihr seht hier sozusagen serifenlose Schrift im schönen Satz sozusagen. Serifenlose also, Gleichsatz. So, genau, also es war sozusagen, die Gruppen gründen sich, es wird überall organisiert, am Anfang auch relativ groß. Es ist ein sehr gemischtes Ding. Also man sieht hier zum Beispiel Heinz Westphal, das ist genau sozusagen derjenige, der so im Bundesvorstand der SPD das mitbetrieben hat, die Exilanten rauszuschmeißen, während sozusagen, also die Leute, die schon im Exil waren, rauszuschmeißen und den Juden reinzumachen, den Bundesvorstand der SPD. Also sozusagen solche Leute kommen da wieder, spielen eine relativ große Rolle. Max Westphal war das auch irgendwas anderer Verwandter vom Westphal. Nee, das ist Sohn, das ist gerade Linie bei denen. Das ist der Sohn von Max Westphal, der Heinz Westphal? Ja, oder andersrum. Oder andersrum, egal. Auf jeden Fall so ein Verwandter von diesem halben Nazi. Sozusagen nachdem sozusagen Max Westphal, nachdem es heute der Preis des Bundesjugendrings, des deutschen Bundesjugendrings benannt, nach so einem Typen, der die Anpassung an die Nazis vollzogen hat, meine SPD. Genau. Und sozusagen, früher läuft halt so über sowas her, wer wir sind, was wir wollen. Und es wurde von der Art und Weise, was man getan hat, durchaus versucht, dann so Vorkriegsformen anzugreifen, also anzuknüpfen. Da muss man auch nochmal sich vor Augen halten, das ist eine relative Elendsituation nach dem Krieg, ne? Die Leute hungern, es geht den Leuten richtig schlecht. Es werden große Zeltlager gemacht, so Fresszeltlager, wo es halt darum geht, dass die Arbeiterkinder mal ein bisschen was auf die Rippen kriegen und so, ne? Also so. Also das hieß auch wirklich so Fresszeltlager. Dann sind so kleine Städte, so kleine Arbeiterstädte, so Falken in Viersen, da sind 5000 2000 Jugendliche mit denen irgendwie ins Zeltlager gefahren, um da halt mal ein bisschen aufgepäppelt zu werden halt. Also so. Teilweise wurde auch so, habe ich mal gelesen, Erfolg daran gemessen, hat so immer so die Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Anfang so gewogen und so, dann hat man so addiert, was die Leute so insgesamt zugenommen haben. Da wurde dann teilweise tatsächlich so Erfolg teilweise so gemessen. Ja, okay, gab es da auch eine biologische Komponente oder wurde da halt nur alles mit Mettwurst und Schweinespeck? Wenn es mal Mettwurst und Schweinespeck gegeben hätte, aber nein, sozusagen meistens waren es Kartoffeln, wenn ich das richtig sehe. Jein, muss man sagen. Also sozusagen, es gibt gerade in der Zeit noch eine sehr starke Unterscheidung in Kern- und Breitenarbeit. Breitenarbeit bedeutet Kulturphase immer fetter werden, halt, ne? Sozusagen, nein. Breitenarbeit bedeutet halt die Massen ansprechen, arbeiter Jugendliche. Das ist so, so schön die Masse ansprechen halt, ne? Und das ist so ganz positiv gemeint gewesen. Nein, es war so eher sozialfürsorgerisch ausgerichtet, aber auch sowas wie Spiel und Spaß, also so viele Gruppen sind rumgefahren mit dem Fahrrad, die haben sich dann sozusagen Fahrräder geliehen oder geteilt und sind zu irgendwelchen Volksfesten gefahren, haben da getanzt, sind wandern gegangen und so, also an solche Sachen wird sehr stark angeknüpft. Einerseits, es gibt aber auch eine Kernarbeit, also so politische Schulung für Leute und zum Beispiel im Landesverband Berlin ist so, gibt es ganz starke Einflüsse über so rätekommunistische Gruppen, die da aktiv werden nach 45 aus diesem Rote Kämpferkreis, also Willi Huhn zum Beispiel steht da sehr im Kontakt, aber auch Leute aus dem Umfeld von Karl Schröder und so, und die da eine ganz aktive Arbeit machen und in erster Linie aber gegen zum Beispiel Sozialismus im Osten, also so, das ist schon eins der wichtigen Themen auch in der Anfangszeit, so Unterdrückung von Sozialistinnen und Sozialisten im Osten, also wie gehen die eigentlich gegen Falken und gegen andere Linke innerhalb der DDR vor, so ist ein großes Thema. Ja, das ist ein Gewinn durch Kampfierung gegen Adenauer Politik zum Beispiel, durch die gegen, also es gab die Falken sind ja auch groß immer genannt, bei den Protesten gegen die Wiedereinführung der Armee. Genau, Wiederbewaffnungsprotest ist ein ganz, also das kann, genau, sowas kommt nochmal dazu. Wenn wir jetzt das differenzieren zwischen Breiten und was war nochmal? Kern. Kernarbeit, war das dann eher der Kern, der sich mobilisiert hat? Und da haben die auch mal 5000 aufgepäppelte Jugendliche irgendwie zum Kreislauf geschickt. Nee, mitgegangen sind die Leute schon. Also Kern- und Massenarbeit hieß nicht, dass die anderen sozusagen gar nichts gemacht haben politisch oder davon völlig ferngehalten wurden. Aber sowas wie Schulung und sowas lief da halt nicht so in dem Maße oder so inhaltliche Auseinandersetzung, Vorträge, Seminare und so, sondern das waren eher die sozusagen Leute, die dann für Funktionäre sozusagen so nachgezogen wurden. Irgendwie, wo halt so gibt es so ein Zwischending halt, so dass man sagt, so ja, in den, also, und das zieht sich eigentlich durch ganze Zeit, auch auf dem linken Flügel der Falken auch immer, so sozusagen einerseits ja die Interessen der Arbeiterjugendlichen, und das sind durchaus alltägliche Interessen, das war halt nach dem Krieg sowas wie Wohnungslage, keine Jugendheime und sowas, Ernährungslage ganz groß, ne, sozusagen, das sind so die Themen, die man aufgegriffen hat, dann später Ausbildung, Arbeit, Jugendarbeitslosigkeit und so, also so einerseits solche Themen sehr stark zu behandeln, die waren auch für die Breitenarbeit sehr gut geeignet, also da unmittelbar anzuknüpfen, und Kernarbeit dann sozusagen im Sinne von sozialistische Schulung von Leuten und so, und das ist so, das meiste, wenn man sich anguckt, wie lief es inhaltlich, ist so, dass ein großer Teil gar nicht auch in dieser Breitenarbeit, die haben dann so gibt so Bücher, Unser der Tag oder so, wo dann so Feste vorgestellt sind, also so für Festabende und so das Programm. Da wird dann, ist dann, steht dann, wie viele Leute braucht man da und was für ein Material und sozusagen, was wird da gesungen, welche Gedichte werden da rezitiert und sowas, ne? So gibt es so Vorschläge dann dafür. Und da geht es eher um sowas wie sozialistisch fühlen, vielleicht so mal umschrieben. Also so bessere Menschen werden, so sozialistisch fühlen, sich der Arbeiterschaft verbunden fühlen, gegen das Elend, gegen den Krieg. Aber es wird eher so als eine moralische und charakterliche Frage behandelt, als eine der sozusagen politischen Überzeugung und Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen. Und das ist so, also so, das ist es auch bei denen, die eine inhaltliche Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen haben auch. Also sozusagen diese Charakterfrage fällt bei denen nicht hinten runter. Die sind nur der Ansicht, das reicht halt nicht. Also Fritz Lamm schreibt zum Beispiel in Erziehung und Gesellschaft, der theoretischen Zeitung der Falken damals, in einem Artikel heißt sowas wie, ja, sozialistische Moral, das heißt nicht sozusagen moralisch sein, das sind die Konservativen auch, teilweise mit den gleichen Inhalten, sondern sozialistisch sein muss mehr heißen, muss die Welt verstehen heißen, muss sozusagen klassenkämpferisch sein und solche Sachen. eine Kritik an der Welt haben, das bestimmt und sowas. Aber da geht es nicht darum, das aufzulösen. Also bessere Menschen sein, sich besser miteinander zu benehmen und sowas. Und wie sich einzustehen füreinander, sich zu helfen und so. Das sind Sachen, die sollen durchaus auch gemacht werden. Also es ist nicht so, heute hat man ja manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass es halt völlig losgelöst voneinander. Und sozusagen Leute meinen ja, wenn sie irgendwas verstanden haben, können sie sich auch benehmen wie die letzten Schweine so. Aber sozusagen, also das war damals halt nicht losgelöst, aber wesentlich breiter war halt dieses, ja, sich fühlen als Sozialist. Und das ist aber gleichzeitig eine Sache, ja, man hat die Leute dann irgendwie ein bisschen politisches Geschick anerzogen und ein bisschen nett fühlen, ja, und das nett fühlen kann man auch wieder fallen lassen dann irgendwann, also so. Das ist halt ein Problem, wo, also, oder wo ich sagen würde, das ist so eine Frage der Nachhaltigkeit, wie das funktioniert ist. Wer weiß, wie die Gesellschaft funktioniert und sozusagen, was er daran auszusetzen hat. Das ist halt ein anderer Zugang dazu, als dass man sich über so eine moralische Sache damit verbunden fühlt irgendwie. Genau, und so Antikriegszeug war ein ganz wichtiges Ding, Völkerfreundschaft, junges Europa, also so für Falken war so übelst der wichtige Punkt, dass sie schon kurz nach 45 Leute von ihnen eingeladen wurden zu so einem Treffen der internationalen sozialistischen Jugend, wo halt Leute aus anderen Ländern waren und so, also so wieder Kontakt aufbauen, wieder eine internationale aufbauen, dass auch Leute, also keine Ahnung, man hat die Länder gerade überfallen und besetzt, ne, so, und jetzt trifft man sich mit deren Jugend, also so, das war halt schon für die Leute ein großer Schritt und war halt aber auch nur deswegen möglich, weil halt auch da viele der Funktionäre im Exil waren oder im Widerstand, also so. Nee, aber das setzt auch an eine großartige Tradition der Arbeiterbewegung oder ArbeiterInnen, dass auch vom Zweiten Weltkrieg schon massiv Arbeiterjugendliche, zum Beispiel nach Frankreich, über die Sommerferien verschickt wurden oder nach Großbritannien und so weiter. Also auch so ein so indirektes Aufpeppungsprogramm, weil es den Arbeiterinnen dort meistens ein bisschen besser geht. Hätten wir immer ich höre dir zu. Ich höre dir auch zu. Also das ist jedenfalls meine Information, die ich habe. Also es ist halt nicht so bruchlos. Nicht? Es gab diese Tradition, wahrscheinlich haben einige der Funktionäre das vielleicht selber miterlebt, die das gerade und setzen darauf an. Also genau, es ist sozusagen versucht sich wieder in die Tradition zu stellen, aber die war halt erstmal gebrochen durch den Nationalsozialismus und das sozusagen, dass das so schnell danach wieder kam, die Kontakte und das ist auch, man hat die ja nicht als volle Mitglieder aufgenommen, sondern erstmal beobachten und so und hat das auch sehr misstrauisch geäugt, was passiert da eigentlich und so, also sozusagen dieses internationale Kontakte wiederherstellen war halt ein wichtiges Ding und im Gegensatz zu dem, deswegen hier das Bild nochmal mit Junges Europa, das war ein Zeltlager, ein großes der Falken so, nach 45. Es gab auch sowas sehr stark, so eine Idee wie ein friedlich geeintes Europa. Also das sozusagen, also dazu muss man sagen, das ist nicht das, was die EU dann geworden ist. Eine EU ist entstanden aus der Europäischen Währungsgemeinschaft, also so Wirtschaftsgemeinschaft, ja. Also sozusagen durch ein Wirtschaftsprojekt und wirtschaftliche Integration und sowas. Also so, das ist ein ganz anderes Projekt als das, woran viele Sozialistinnen und Sozialisten nach 45 gearbeitet haben, am geeinten Europa, um halt sowas wie Krieg zu verhindern, Völkerverständigung zu fördern und so. Also so. Genau. Und sozusagen, das war halt auch ein wichtiges Ding, so ein Internationalismus. Da haben wir es ja eben schon, die benannte Aktion gegen die Wiederaufrüstung, beziehungsweise Ostermärsche ist es, glaube ich. Gibt es nicht viel zu sagen. Also so, vielleicht auch nochmal so zur Vergegenwärtigung, sowas wie Ostermärsche und Kampf gegen Wiederbewaffnung. Also sieht man auch mit dieser Umfrage, die 51 die FDJ machen wollte, das ist sozusagen das große Thema der Arbeiterbewegung nach 45 in Deutschland am Anfang. Also so, da macht der DGB richtig krass mit, da machen die Kommunisten richtig krass mit, da machen die Sozialdemokraten richtig krass mit. Und das ist das Ding, was sozusagen Tausende, Zehntausende auf die Straße bringt am Anfang. Also sozusagen, warum lässt denn sowas wie die CDU 1951 die Volksbefragung der FDJ zur Frage der Remilitarisierung Deutschlands, warum lassen sie das denn verbieten? Ja, weil sie Angst haben davor, dass der Großteil der Bevölkerung nicht davor ist, dafür ist und dass das rauskommt. Also so dieser Kampf gegen den gegen die Remilitarisierung und gegen die Neugründung der Bundeswehr und so nimmt schon einen zentralen Punkt an. Und das Interessante ist, in dem Moment, wo zum Beispiel die SPD umschwenkt, eindeutig auf Pro-West-Kurs und sozusagen weg von Sozialismus, Bad Godesberg und solche Sachen, verbietet sie ihren Leuten an diesen Ostermärschen teilzunehmen, die sie als kommunistisch unterwandert bezeichnet. Und gleichzeitig kommen aber aus dieser Ostermarschbewegung dann wieder viele Leute, die 68 eine Rolle gespielt haben, also werden da erstmals politisiert. Also so später dann mit Kampf gegen den Atomtod sozusagen kommt dann noch dazu. Aber so dieses Remilitarisierung und Atomtod, das sind sozusagen die wichtigen Themen eigentlich so einer außerparlamentarischen Bewegung sozusagen nach 1945. Die auch ganz massiv Leute mobilisieren halt. Soll ich was zu sagen? Aber was ist das hier? Das ist sozusagen... FDR. Genau. Ja, also sozusagen, das ist so, es gibt ab dem 1. Juni 1957 gibt es ein Westreiseverbot. Das heißt, bis dahin konnte man, auch wenn man in der DDR gewohnt hat, ohne weiteres in Westen reisen und auch an Ferienfreizeiten teilnehmen und so. Dafür gab es im Westen sogar Geld, ne? Dass die Kinder aus der Ostzone mit den Kindern aus der Westzone mitfahren können und so. Falken haben das auch massiv genutzt, in erster Linie mit der Absicht, sowas wie ein Netzwerk sozialistischer Jugendlicher aufzubauen, die dann, wenn dann die DDR endet, beziehungsweise die SBZ vorher, zur Verfügung stehen für den Aufbau des Verbandes und so. Also so, hat versucht, so Ostkontakte da zu unterhalten. Hat sich dann, also dafür gab es dann auch ein so Referat Mitteldeutschland, die halt sozusagen da diese Kontakte verwaltet haben, Mitteilungsblätter rausgegeben haben über die Situation in der SBZ, später in der DDR und so. Und in dem Moment, wo halt dann 1957 das Reiseverbot gibt und dann später klar wird, die DDR wird so einfach nicht verschwinden so schnell, bricht es dann halt ab. Und hat aber auch so krasse Folgen. Also es ist zum Beispiel so, dass es in Ilmenau kommt 1957 zum Schauprozess gegen drei Studierende, ich glaube Studierende da, so, die halt zu mehrjährigen Haftstrafen, also 4, 3,5 und 2 Jahre Haft auch verurteilt werden, weil sie mit den Falken halt im Kontakt stehen. Und im Kontakt stehen heißt, die haben irgendwann, als es noch nicht verboten war, in Westen zu reisen, waren die mit dem auf dem Zeltlager und haben Briefkontakt unterhalten und so. Also so, das wird relativ hart geahndet. In Berlin ist es noch krasser, da werden richtig, richtig viele Jugendliche verhaftet, so, werden in Gefängnisse gesteckt, teilweise in die Sowjetunion deportiert, in irgendwelche Straflager. So, es gibt, glaube ich, es gibt mehrere Todesurteile, die fast alle aufgehoben wurden. Ich glaube, eins vollstreckt, so mehrere in langjährige, mehrjährige Straflager Haftstrafen verwandelt und so. Und da sind auch mehrere Leute nicht wiedergekommen, also verschollen oder gestorben während der Haft, so, also so. Man setzt eine relativ harte Verfolgung ein, gerade weil die DDR sich sehr bedroht fühlt durch sowas wie, dass Leute Werbung machen mit Sozialismus, aber gegen die DDR und gegen halt das SED-Regime so. Genau, 1960 stellt dann das Referat Mitteldeutschland seine Arbeit an, weil es klar wird, ne, dass das wird. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass der Verband konservativer wird. Also bis 1960, 61 existiert ein linker Flügel des Verbandes, der gerade so stark beeinflusst ist durch so linkssozialistische Leute, rätekommunistische Leute, die so aus so kleinen Gruppen kommen, aus der sozialistischen Arbeiterjugend, aus dem sozialistischen Jugendverband Deutschlands kommen und so. Und die sind bis 61 drin. Die gründen auch den PAK, politischer Arbeitskreis heißt das Ding. Auf Bundesebene mehrere linke Bezirke und Landesverbände tun sich da zusammen. Die schreiben auch sowas wie einen Grundsatzprogrammentwurf für eine Bundeskonferenz in 50er Jahren, der dann auf Druck des Bundesvorstandes stillschweigend zurückgezogen wird. Und ich habe das mal im Archiv kopiert von uns so und gelesen. Sozusagen, wenn man das liest, sozusagen, was da gefordert wird, das ist so, keine Ahnung, Beinhardt, marxistische Sprache, da ist ganz klar, worum es geht, soziale Revolution, Selbstverwaltung der Arbeiter, sozusagen Revolution für die Arbeiter, von den Arbeitern und so, also sozusagen ist ein knallhartes politisches Programm, was da gefordert wird. Und dieser Flügel wird 1961 auf der Bundeskonferenz in Kassel dann aus dem Verband gedrängt, also die unterliegen halt in der Abstimmung, werden dann entweder rausgeschlossen oder gehen halt. Hat das aber nicht auch damit zu tun, also so 61 war doch auch das, dass sozusagen der SDS ausgeschlossen wird und Unvereinbarkeitsbeschluss zwischen sozusagen der SPD und dem SDS-Träger, diesem Unterstützerverein. Also sind gerade so Heidorn und so werden doch ausgeschlossen, weil genau, sie sozusagen in diesem SDS-Freundschaftsverein sind. Genau, also kommen das auch noch fällt ja dann irgendwie zusammen dann auch. Und also so, die Sozialdemokratie zieht auch einfach das, die Stützzügel an. Also so, die Falken sind formal unabhängig, sozusagen die Falken sind formal unabhängig nach 45, aber es ist schon so, dass es von der Sozialdemokratischen Partei unterstützt wird. Also die zahlen teilweise Funktionäre, die sind diejenigen, die Gelder organisieren in Verwaltungen und solche Sachen. Und das ist auch gar nicht so das krasse Problem am Anfang, weil die Partei selber total plural aufgestellt ist. Wie gesagt, so ein Willi Huhn ist auch innerhalb der SPD. Oder so ein Fritz Lamm arbeitet auch innerhalb der SPD, obwohl die Leute Linkssozialisten und Rätekommunisten sind. So. In dem Moment, wo die SPD aber anfängt, ihre Reihen aufzuarbeiten, also so, wie nennt man das denn so, ja, keine Ahnung, Säuberung, ne, würde man es beim Kommunisten nennen. Also in dem Moment, wo die SPD anfängt, die Partei zu säubern, auf Kurs zu bringen, auf sozialdemokratischen, weg von Sozialismus, weg von sowas wie vereintes sozialistisches Deutschland und Arbeiterpartei, hin zu sowas wie Volkspartei und sozialer Demokratie. Damals wird der Kampfbegriff des demokratischen Sozialismus erfunden zum Beispiel, sozusagen in Abgrenzung gegen die Linken. Da heißt es dann beim PAK am Anfang, ja, sozialistische Demokratie statt demokratischer Sozialismus und sowas. Also all solche Sachen kommen damals und super viele Leute fliegen halt raus. Der SDS unter anderem fliegt auch komplett raus. Also der Sozialistische Deutsche Studierendenbund, der dann 68 so wichtig war, war ja die erste Studierendenorganisation der SPD, so, die dann ausgeschlossen wird, sich dadurch nochmal weiter radikalisiert und so. Und sozusagen die mit dem Falken zum Beispiel auch relativ eng verbandelt waren an vielen Punkten. Und so sozusagen über dieses Druck auf die einen Teil der Falken versucht, die zu unterstützen. Die Leute sind in diesem, was Fried gerade erwähnt, diesem Freundschaftsverein für den SDS, wo so alte Leute von, die auch im SDS mal waren oder halt auch nicht so, denen halt weiterhin Geld geben. So ein Fritz Lamm ist da zum Beispiel drin, Heinz-Joachim Heidorn, so ein wichtiger linkssozialistischer Bildungstheoretiker, der im Bundesvorstand der Falken war lange, aber auch solche Leute wie Abendbrot. Wolfgang Abendbrot war da drin von Falken, solche Leute wie Lorenz Knorr und so. Also all solche Leute werden systematisch fertig gemacht, aus der SPD ausgeschlossen und sozusagen der rechte Flügel des Verbandes versucht die halt auch aus den Falken rauszudrängen. So, und mehrheitlich gelingt es an vielen Positionen auch. Und dann sozusagen das Bild, was man heute hat, so von der Ära Adenauer als super konservativer Zeit, wo es eigentlich gar nichts gab, Linkes, das wäre erst durch 68 aufgebrochen und so, stammt auch genau sozusagen aus dieser Zwischenperiode von so 61 bis 68, in der sowas wie ein organisierter Widerstand an vielen Punkten wirklich nicht existierte, sondern sehr marginalisiert und in den Hintergrund gedrängt war. Hier sieht man nochmal 61 ein Zeltlager, wie so Kinder ein Zelt aufbauen. Also auch Zeltlagertradition und so, sowas knüpft sich nach 45 dann noch wieder an. Aufschluss der Linken hatten wir ja gerade schon hier, Leute, Heidorn und so weiter, Potsdam. So. Und auch so, also man muss sich auch mal vor Augen halten, mit was für Argumenten das teilweise gelaufen ist. Also Fritz Lamm ist politisch unbequem, der kommt aus Stuttgart, ne? Linkssozialist, war in der sozialistischen Arbeiterjugend, hat sich da damals schon mit dem Erich Ollenhauer ganz massiv gezofft, der damals vor 33, dann 32 hat sie sich gestritten, haben oder 31 in der sozialistischen Arbeiterjugend über Fritz Lamm gesagt hat, ja, das wäre ja der Sohn jüdischer Industrieller und so, die Arbeiterjugend sollte sich von dem nicht verhetzen lassen und sowas, ne? Also so ein Ekelpaket so. Erich Ollenhauer kommt total zum, klar, der wird dann Bundesvorsitzender der SPD dann auch sozusagen, dann in den 50er Jahren und so, das crasht weiter. Und Fritz Lamm wird sozusagen, der baut Jusos, Naturfreunde, Naturfreunde, Jugend und Falken auf in Stuttgart und Baden so. Das ist bei Naturfreunde, Jugend zum Beispiel auch im Bundesvorstand, ne? Und dem wird verboten, bei Jusos und Falken was zu machen mit dem Argument, dass er homosexuell wäre halt. Also so, keine Ahnung, also solche sozusagen, also solche eigentlich ziemlich ekelhaften Sachen, wo dann hintenrum noch versucht wird, Leute krass zu diskreditieren halt und dann gar nicht offen den politischen Konflikt zu suchen, sondern das so zu machen, forcieren da halt auch. Wie funktioniert das? Konservative 50er, 60er Jahre. Da sagst du halt, ja, du bist homosexuell, das ist aber schlecht für die Jugendlichen, wenn sie mit Homosexuellen rumhängen. Was soll denn dann aus denen werden? Ja, so Unzucht. Wie wird das verbreitet? Der kriegt einen Brief und die Organisationen kriegen einen Brief. Und dann sollen sie sich dran halten. Und dann ist die Frage, was passiert, wenn du dich nicht dran hältst? Sozusagen, Lamm riskiert seinen Ausschluss aus der SPD, den er nicht will. So. Und sozusagen Falken und Jusos sozusagen riskieren, krasse Probleme mit der SPD zu kriegen. Auf den demokratischen Gremien, also die Bundeskongressen und so weiter, wird das thematisiert? Nee, sowas nicht. Was thematisiert wird, ist Altersgrenze zum Beispiel. Also so bis in die 50er Jahre hinein ist bei den Falken die Altersobergrenze 18 Jahre, genauso wie es bei der sozialistischen Arbeiterjugend auch war für normale Mitglieder. Und dann wird darüber diskutiert, dass gesagt wird, ja, ist nicht mehr zeitgemäß, Jugendphase hat sich ausgedehnt und so, man will das ausdehnen. Leute von der SPD, weil sie da Konkurrenz wittern, sehen das, oh, wenn sozusagen da auch über 18-Jährige mitmachen können, bis 25 war damals die Debatte, dann sozusagen droht das noch mehr, als es jetzt sowieso schon der Fall ist, eigenständiger politischer Verband zu werden, der sich losmacht von der Führung der Sozialdemokratischen Partei und sowas, so die die eigentlich erwartet haben. Und da drüber gibt es krasse Diskussionen so. Und das wird dann erst nicht beschlossen, so, ne, die Erhöhung. Und dann auf der nächsten Bundeskonferenz dafür haben sie dann aber die Altersbeschränkung komplett aufgehoben. Also so, keine Ahnung. Da laufen halt krasse Clashes und da kommt auch immer ziemlich viel zu krassen Spannungen so am Ende. Also so und dieses, was man schon beobachten kann, also obwohl das so, also eine komische rechte Phase gibt von 61 bis 68 dann, so auch beim Falken ist das sowas wie so eine Emanzipation von den Älteren, die aus der Partei kommen, sowas als eigenständiger politischer Akteur wahrgenommen zu werden und aufzutreten, dass das schon an Ansätzen funktioniert so, also so. Und da gibt es halt immer wieder Konflikte drum und irgendwann lässt man sich halt nichts mehr sagen. Und dann kommt auch eine andere Fördersituation dann in den 70er Jahren und dann ist das Ding eh gegessen. Also so, solange es so war, dass SPD zum Beispiel viele Funktionäre bezahlte von Falken auch bezahlt hat, ne, mit ihrem Geld. So, also Arbeiter, Jugendliche und Kinder hatten halt nie besonders viel Geld. Was sollten die sich großartig Leute leisten können, die da in Verbänden arbeiten und sowas. Ne? Solange es so war, hatten sie halt auch Druckmittel in der Hand und das ist dann halt nicht mehr so gewesen. So. Indirekt haben sie immer noch Druckmittel sozusagen über die Ministerien, wo ja im Endeffekt immer nur die, dann die SPD sitzt sozusagen. Also, hier 1968 sozusagen auf der Landeskonferenz der Berliner Falken Rudi Dutschke am Rednerpult. Haben wir nochmal aufgenommen. Also so, das ist halt so, das passiert 68, ist halt Studierendenbewegung beginnt, Leute wie Dutschke stehen in Kontakt zu Falken, Willi Huhn lebt aber zum Beispiel auch immer noch, steht immer noch in Kontakt zu Falken. Es gibt, das haben wir jetzt als nächstes, glaube ich. Dann zum Beispiel die tolle Zeitschrift Positionen, alle Macht der Räte, alle Macht den Räten von Falken. Und sagen, von 1968. Und wenn man dann sozusagen guckt, das ist die Zeitung der Falken, ne, die da sozusagen rausgegeben wurde, so als Theoriezeitung der Falken. Wer schreibt da? Leute wie Bernd Rabell, Jochen Eppmeier, Willi Huhn, sozusagen, also so krasse theoretische Leute aus dem SDS-Umfeld und so schreiben dann halt in dieser Theoriezeitung und ja. Genau. Und da wird zum Beispiel auch in diesem Artikel Willi Huhn so für eine Wiederbelebung des Rittergedankens, da wird auch nochmal Willi Huhns Ausschluss aus der SPD thematisiert. Also der ist aus der SPD geflogen, der Willi Huhn dann, weil er einen Artikel geschrieben hat, in dem er in Pro und Contra, so eine Zeitung, die daraus gegeben hat, wo er so die Geschichte der Novemberrevolution 1918, 1919 erzählt hat und so die ganzen Schweinereien auch benannt hat, so von der SPD, wie hat sich der Ebert eigentlich da verhalten, warum hat der Noske eigentlich rechtsradikale Truppen gegen die Arbeiter mobilisiert und sowas, und so dafür ist er halt aus der SPD ausgeschlossen worden, weil er die historische Wahrheit so erzählt und genau sozusagen und halt den Rätegedanken stark macht und dann sagt die SPD sowas wie Räte ist mit unserer Idee nicht zu vereinbaren und deswegen sozusagen und weil er halt auch noch den Ebert schlecht macht, deswegen fliegt er dann halt raus. Und die drucken halt den Artikel dann neu ab, ne? Sozusagen für den, der aus der SPD rausgeflogen ist, den drucken sie in ihrer Zeitung neu ab und thematisieren die Sache nochmal. Gleichzeitig kann man vielleicht auch nochmal festhalten, so was ganz Interessantes jetzt sozusagen zur Krise der Jugendverbände kommen, dass man sowas hat wie, dass diese Arbeiterjugendverbände so und Falken und aber auch Naturfreunde Jugend zum Beispiel vielfach so als Brücke zwischen den Linkssozialisten und so ein bisschen Dissidenten der alten Arbeiterbewegung und der neuen Linken dienen. Also die neue Linke, die erstmal so aussieht, als hätte sie keine Wurzeln in der Arbeiterbewegung, so hat dann doch wieder Verbindung. Also einerseits über den SDS, der aus so einem Milieu ursprünglich kommt, aber auch zum Beispiel über solche Leute wie Michael Mauke. Also Michael Mauke, der zentrale marxistische Theoretiker des SDS in den 60er Jahren, Schüler von Willi Huhn, hat ein sehr gutes Buch geschrieben, so ich glaube Marx und Engels zur Klassenfrage oder Klassentheorie von Marx und Engels heißt der, oder Klassentheorie von Marx, so ein übelst gutes Buch, wo so alles eigentlich so mathematisiert, was hat Marx zur Klasse geschrieben und was hat welchen Stellenwert hat sowas wie Klassentheorie bei Marx so. Der zum Beispiel ist ein Willi-Huhn-Schüler, war beim Falken aktiv und so, hat da was gemacht, ist dann zum SDS gegangen und ist da dann so der wichtigste Vertreter des dezidiert marxistischen Flügels sozusagen des Linken innerhalb des SDS geworden, bevor der sich dann 68 so radikalisiert hat und war auch so, hat für die Neue Kritik geschrieben, die Zeitung des SDS, die Theoriezeitung und noch so eine andere Zeit, Standpunkte heißt die, glaube ich, oder so. Also so, keine Ahnung, es gibt da so verdeckte Traditionslinien zwischen der alten Arbeiterbewegung und der neuen Linken dann so. So ein Fritz Lamm auch. Fritz Lamm hat zum Beispiel so bei Leute, die bei Fritz Lamm in Schulungen und Abenden waren, haben zum Beispiel so von Falken und Naturfreunde Jugend, haben in Frankfurt dann diesen Club Voltaire gegründet, der dann einer der zentralen Treffpunkte der APO war und wo zum Beispiel Demos vorbereitet wurden, wo Herbert Marcuse, als er in Frankfurt war, 68 Vorträge gehalten hat und so. Also so, keine Ahnung, also so gibt es so ein bisschen so seltsame Traditionslinien, die so ein bisschen unterirdisch laufen. Und was auch wichtig ist, weil man muss sich vor Augen halten, die ganze Literatur, auf die wir heute zum Beispiel zurückgreifen können, so viele Raubdrucke, Sachen, die dann aber auch bei Suhrkamp und so rausgekommen sind, die gab es damals ja noch gar nicht. Also an sozialistische Literatur zu kommen, war übelst schwierig. Und meist, in der Regel war es so, dass die Leute, die was gelesen haben, gerade in Anfang der 60er Jahre beim SDS und so, darauf angewiesen waren, auf die Bibliotheken von Genossinnen und Genossen zugreifen zu können, die den Krieg überlebt haben und ihre Bibliotheken über Nationalsozialismus gerettet haben. Also Wieland zum Beispiel in Berlin ist eine Person, über die Rabell ganz viele Sachen bekommen hat, so sozialistische Literatur, die sie dann in Raubdruck neu gedruckt haben. Lamm ist so, also so, keine Ahnung, solche Leute haben halt übelst eine wichtige Rolle gespielt. Übelst die wichtige Rolle, aber so auch erst so ab 67, 68, also so 67 im Prinzip fängt es, glaube ich, an, dass sie eine krasse Rolle spielen. Bei Marxismus und Philosophie zum Beispiel ist auch wieder interessant. Marxismus und Philosophie wird rausgegeben von Erich Gerlach. Erich Gerlach ist ein Schüler von Karl Korsch, Linkssozialist, schreibt in der sozialistischen Politik, so einer wichtigen kommunistisch-linkssozialistischen Zeitung der Nachkriegszeit und anderen Sachen so. Ist gleichzeitig aber Abgeordneter der SPD im Niedersächsischen Landtag. Also so, keine Ahnung, der auch genau zu so einem komischen Umfeld von Leuten gehört dann. Ich glaube, die SPW auch später mitgründet oder Leute von dem wieder gründen dann die SPW, so eine linke, relativ ziemlich mäßige linke Theoriezeitung sozusagen, so von der SPD-Linken, ne? So irgendwie. Aber sozusagen, so gibt es so ganz komische Linien, dass du dann so einen SPD-Landtagsabgeordneten, der gibt von Karl Korsch, so einem Linkskommunisten, übelst das wichtige theoretische Buch, weil sozusagen bei der Europäischen Verlagsanstalt raus für Leute, von denen jeder weiß, dass sie Revoluzer sind und so. Und sozusagen, der schreibt auch für Revoluzer in irgendwelchen Zeitungen und so. Also es ist so eine ganz komische, eigentümliche Zeit eigentlich. Und auch in Hannover zum Beispiel gibt es ein wichtiges Institut für Arbeiterbewegung, so die Geschichte der Arbeiterbewegung erforschen. Oder auch, also so, wo halt viele Linke auch so sind am Institut. Peter Brückner ist in Hannover zum Beispiel so ein wichtiger Sozialpsychologe der 68er Zeit. Dann, also, keine Ahnung, ja. Klausen ist dann da später auch nicht ohne Zufall. Christian Riechers arbeitet da in diesem Dings für Arbeiterbewegungsgeschichte. Und sonst ist so ein ganz eigentümliches Ding, wie sich so Verbindungen spannen dann manchmal. Hans-Georg Backhaus zum Beispiel erzählt, dass er, also der ist ja so einer der wichtigen Theoretiker der neuen Marx-Lektüre, der erzählt zum Beispiel, dass er in Frankfurt deswegen auf Marx gestoßen ist und neue Marx-Lektüre und so ein Zeug, weil er die im SDS-Wohnheim, wo sie waren, so, da war irgendwie die Bibliothek von so einem alten linkssozialistischen Sozialdemokraten und Gewerkschafter, dessen Bibliothek stand da und da war zum Beispiel ein Exemplar der Erstausgabe vom Marxischen Kapital von 1867, so. Und das ist, darauf ist er da damals das erste Mal gestoßen, hat das dann gelesen und weil in der Erstauflage des Kapitals die Sachen ganz anders geschrieben waren noch am Anfang, im ersten Kapitel und sowas, hat er dann angefangen, sich damit auseinanderzusetzen und so. Also so, sozusagen, so komisch läuft das manchmal, weil die Möglichkeit hat, an Sachen zu kommen, gar nicht so war. Und sozusagen, man kann sich das heute auch gar nicht mehr vorstellen, oder ich kann mir das immer total schon wenig vorstellen, aber für die Leute in den 60er und 70er Jahren, da gab es noch jede Menge Leute, die zum Beispiel an der Novemberrevolution teilgenommen haben. Ne? Also da gab es Leute, die waren sozusagen schon im Ersten Weltkrieg, gegen den Ersten Weltkrieg aktiv, beim Spartakusbund aktiv, haben die ganze Weimarer Republik erlebt, vielleicht in einer kommunistischen Partei oder in irgendeiner linkssozialistischen Splittergruppe, haben den Nationalsozialismus überlebt und waren dann in 50er und 60er und 70er Jahren in der Bundesrepublik und standen Leuten als Gesprächspartner noch zur Verfügung. Also wenn man sich mal überlegt, was das bedeutet, das alles so erlebt zu haben im Hintergrund und dann gleichzeitig so 50 Jahre linke Organisationsgeschichte der Arbeiterbewegung Revolutionäre hinter sich zu haben, aber irgendwelchen jungen Studierenden in den 60er Jahren noch als Diskussion Partner zur Verfügung zu stehen. Das waren, glaube ich, relativ wichtige Sachen für die Leute. So. Und auf der anderen Seite, also muss man jetzt dazu auch noch sagen, dass natürlich über 68 auch Jugendverbände total starken Zulauf nochmal bekommen haben und auch durch alle Jugendverbände durch auch sozusagen so eine ganz starke Politisierung stattgefunden hat und auch krasse Auseinandersetzungen. Also es gab teilweise auch Jugendverbände, die es gab diesen Ring bündischer Jugend, der dann beispielsweise halt irgendwie über so ein Alternativ, also ist alternativ links geworden, dann ist er irgendwann kommunistisch geworden und hat sich irgendwann aufgelöst und in so einem kommunistischen Bund, also einer K-Gruppe am Ende gelandet und so Geschichten. Also durch alle Jugendverbände durch, irgendwie sich dann auch linke sozialistische Ideen auch sozusagen durchgesponnen haben. Genau, ja. Und man könnte vielleicht auch noch dazu sagen, sozusagen, also so, diese ganze Jugendverbandsgeschichte auch sozusagen auch schon vor 68 irgendwie eher schon auf einem absteigenden Ast war und das auch nochmal so eine Art Wiederbelebung war für die nächsten Jahre auf jeden Fall, so dass da nochmal dann mehr Leute engagiert waren. Ja, Fritz hat es ja schon gesagt, so ein bisschen. Sagen, eigentlich kann man sagen, so ab 47 und so oder ab 48 vielleicht, als sich so die soziale Lage in Deutschland beginnt zu normalisieren, das ist schon so, dass die Jugendverbände eigentlich auf dem absteigenden Ast sind, also immer weniger Mitglieder haben und so. Und das ist auch klar, wenn man sich überlegt, dass die Breitenarbeit bedeutete, Sozialfürsorgeleistungen für Arbeiterjugendliche zu machen, Fresszeltlager und sowas ist. Ja, in dem Moment, wo ich zu Hause genug zu essen habe, muss ich nicht mehr in Fresszeltlager fahren. Ne? Also so solche Sachen. Also so, wenn man sich das vor Augen führt, wird klar, warum sozusagen da schon so eine Abwärtsbewegung ist. Gleichzeitig gibt es so weitere Punkte für so eine Krise der Jugendverbände, der Arbeiterjugendverbände, die wir aufgeführt haben. Das ist sowas wie, die Sozialdemokratie siegt sich tot, in Anführungsstrichen. Ne? Also sie schafft es aktiv durch die Verbürgerlichung der Arbeiter und die Stärkung ihrer Lebensverhalten, also zur Steigerung ihrer Lebensverhältnisse mit dem aufkommenden Massenkonsum und sozusagen auch Massenproduktion von Konsumgütern, sowas wie ein Arbeitermilieu als dezidiertes Milieu, was in 50er und 60er Jahren, also frühen 60er Jahren noch existiert, was also so man sich auch immer übelst schwer vorstellen kann. Da gibt es noch Konsumgenossenschaften, da gibt es Gesangsvereine, alles mögliche Zeug, so, ne, was heute weg ist. Da gibt es sowas so wie eine Arbeiterkultur noch irgendwie. Die ist nicht mehr so politisch wie in der Weimarer Republik in vielen Punkten, aber die ist noch da. So, und sozusagen die Leute schicken ihre Kinder in Arbeiterorganisationen. Für die ist sozusagen bis in die 70er Jahre klar, ja, wer Arbeiter ist, wählt SPD oft und ist in einer Gewerkschaft und sowas. Ne? Und all solche Sachen verschwinden sozusagen, auch das schlägt nochmal nieder auf die Arbeiterjugendverbände. Also die Leute schicken es halt, also ne, FDJ West ist eh verboten, muss man sich vor Augen führen. Also die wird ja dann 51 schon verboten, die ist weg und sozusagen zum Verhalten werden die Leute auch nicht mehr geschickt als Kinder in der Regel sozusagen, nur weil sie aus dem Milieu kommen. Ne? Genau, dann gibt es sowas wie Kommerzialisierung der Freizeit, also so die Sachen, die oder die Möglichkeiten, die Kinder und Jugendliche haben, ihre eigene Freizeit zu gestalten heute, sind halt auch ganz andere nochmal, als es in 50er, 60er Jahren der Fall war. Also, keine Ahnung, du wohnst im Arbeiterviertel in irgendwelchen schäbigen Unterkünften mit relativ vielen Leuten auf wenig Platz, ja, da musst du raus, da kannst du nicht zusammen rumhängen, einfach den ganzen Tag in der Wohnung, ne, bei den Eltern so. Das ist ja wie kleiner Wohnraum. Es gibt nicht die Möglichkeit, irgendwo großartig hinzugehen, ins Kino zu rennen ständig oder sonst wohin, sondern es ist so, man muss sich seine Freizeit organisieren und am besten nicht allein, sondern mit anderen. Man geht in den Jugendclub, man geht irgendwie wandern, macht Fahrten, geht vielleicht mal zusammen irgendwo rein, organisiert das. Sowas wie Videospiele, Computer, aber auch Geld mit Freunden einfach so individuell wegzufahren. Ne? In den 60er Jahren ist es für Arbeiterkinder nicht denkbar oder Jugendliche, dass die mit Freunden zusammen in Urlaub fahren mit 17, 18. So, ne? Mit 17, 18 sind die schon auf Arbeit, ne? Sozusagen am Lernen und vorher, also die haben kein Geld, Centerpark-Urlaub zu machen. Also Centerpark gab es wahrscheinlich auch noch nicht, aber so, ne? Dieses, was weiß ich, bei mir im Bekanntenkreis, so auf der Schule, war es durchaus normal. Leute sind im Sommer halt in Centerpark gefahren zu fünft oder sowas. Solche Möglichkeiten gab es nicht. Also haben Leute ihre Freizeit halt auch in Jugendverbänden verbracht. So. Ist ja auch durchaus ein Fortschritt, dass man heute seine Freizeit anders verbringen kann als in so einer Gruppe. Genau. So, damit einher geht aber auch so Senkung der Geburtenrate, sozusagen bestimmte Umgang mit neuen Medien und sowas, ist so Atomisierung der Kinder und Jugendlichen. Also wäre man sozusagen bis in die 70er Jahre hinein, so Ende der 60er auf jeden Fall noch das Phänomen hat, dass eigentlich jede Straße ihre eigene Gang hat, die sich mit Gangs aus anderen Straßen schlägt und so, und es völlig normal ist, dass Kinder zusammen in einer Gruppe draußen aufwachsen, so verschwindet es halt. Kinder werden zunehmend zu Hause gehalten, werden da, also sozusagen sollen da was machen, sollen sich da beschäftigen unter Aufsicht der Eltern. Und so, und sozusagen, auch das fördert nicht gerade sowas wie, dass Leute sich zusammen in einem Jugendverband zusammentun, sich bilden, gemeinsam ihre Freizeit verbringen. Genau. Dann ein großer Punkt sozusagen, Fred hat es auch schon angesprochen, so, zwar ist 68 auch der Zeitpunkt, wo auch nochmal viele Leute so in Jugendverbände, gerade in die politischen, auch nochmal geschwemmt werden, so, oder Jugendverbände sich politisieren. Es ist aber auch so, dass sowas wie eine unabhängige Jugendbewegung entsteht, also Subkulturen, ne, dass so heute, wo sind denn heute Jugendliche, ja, also Jugendliche sind heute weder bei der christlichen Arbeiterjugend oder BDKJ noch irgendwie bei der Sportjugend besonders aktiv, abgesehen davon, dass sie da mal Sport machen, sondern die sind in irgendwelchen Subkulturen. Die hören halt Hip-Hop oder Techno oder sonst was, und sozusagen rennen da rum, die sind Hipstars oder also so. Und da, Ja, da möchte ich mal ganz kurz einwenden, dass das, denke ich mal, noch bei Hipsters halt nochmal sozusagen weitergeht, dass eben gerade das mit den Subkulturen, die sich voneinander abgrenzen, da ja schon wieder sozusagen abgeschafft wird, indem halt irgendwie so ein Hipster halt irgendwie jede Subkultur sich aneignen kann. Aber das passt jetzt eigentlich gar nicht so zum Vortrag. Aber es war nur mein Einwand. Aber es ging also so. Der Hipster ist einfach der Experte auf dem Themenfeld und nicht als Jugendkultur anzusehen. Trotzdem bilden sie gleichzeitig sowas wie einen eigenen Zusammenhang mit eigenem Musikgeschmack, eigenem Style und so. Also ja, so. Aber das kann auch so der vegane, gepierste Anarchopunk sein und gleichzeitig wie der YouTube-Beutel. Also das ist viel breiter. Okay, du Hipster. Ja. Also aber trotzdem verschwindet sowas halt, wie dieses sozusagen Jugendliche an Organisationen gebunden sind und da was machen und das sozusagen deren Freizeitverhalten bestimmt und deren Denken zugunsten von sowas wie nicht organisierten Zusammenschlüssen von Jugendlichen, die trotzdem existieren. Also wie viele Leute kenne ich, die früher Punks waren und wo so natürlich Punk-Klicken von 40, 50 Jugendlichen sich jeden Tag draußen getroffen haben in irgendeiner ätzenden Ecke der Stadt hat und dann auf irgendwelchen Treppen oder Parkplätzen oder Spielplätzen rumgegangen haben, um da ihr billiges Bier zu trinken. So. Und sozusagen sagen, ja, solche Zusammenhänge gab es in 20er und 50er Jahren auch. Ja, das war dann halt eine Jugendverbandsgruppe oder zwei Jugendverbandsgruppen, die sich halt in irgendeinem Haus getroffen haben, da vollgesoffen haben. Also so, keine Ahnung, ne, das ist ja gar nicht anders gewesen. Das darf man sich gar nicht so vorstellen, dass das jetzt so ein krass anderes Ding gewesen wäre. Aber das passiert halt heute unorganisiert und unabhängigen Subkulturen, die dann sozusagen ich hab, vielleicht auch mal Stress haben miteinander oder so. Ne, aber so, keine Ahnung, wo ihre eigene, genau, Fanzines, eigene rausbringen und sowas, also so, auch sowas verdrängt klassische Jugendverbandsstrukturen und das ist sozusagen der Versuch solcher Organisationen sich so aufzuhippen und irgendwie cool einen auf Hip-Hop oder Techno zu machen oder so ist ja meist auch eher ein bisschen peinlich. Also. So, ne, wenn dann, keine Ahnung, wenn dann 50-jährige Sozialpädagogen versuchen anfangen Hip-Hop-mäßig zu sprechen, damit die Jugendlichen davon sich angesprochen fühlen. Also so, keine Ahnung. Aber so Versuche gibt es natürlich darüber, das einzubinden. Oder soll jetzt so einen Hip-Hop-Sampler gegen Nazis rausbringen oder so. Ich dachte, Nazis sind Hip-Hop-Sampler gegen alle. Gegen die Linkspartei. Ich will nicht Linkspartei, ich will NPD. Genau. Gleichzeitig ist es auch so, dass sowas wie Neue Linke entsteht. Also zusammen mit diesem Subkulturen-Ding, unabhängig sein, nach dem Ende des SDS eigentlich sowas wie viele Kleingruppen, also gibt auch große K-Gruppen, aber eher sozusagen sowas wie, man schließt sich klein zusammen, 1000 Spaltungen, Verwerfungen und sowas. Und also sowas wie Arbeiterbewegung hört auch auf einem bestimmten Maß auf zu sein. Also sowas wie, keine Ahnung, man kann heute eigentlich nicht mehr von sowas wie einer Arbeiterbewegung ohne weiteres sprechen. Also sozusagen, wer soll denn damit gemeint sein? DGB und SPD oder die Linkspartei? Oder sozusagen Schalke 04 Fanclubs oder also so, sozusagen, was soll das sein, Arbeiterbewegung heute, sozusagen, das lässt sich gar, oder Arbeiterjugendbewegung, das lässt sich gar nicht so einfach beantworten, ne? Weil sozusagen dieses als eigenständiger Klassenzusammenhang, der davon, dass es sozusagen eine bestimmte Klasse ist, auch geprägt ist auf eine bewusste Art, egal wie sozusagen politisch abgemildert das ist, so existiert es nicht mehr. Ja, es gibt bestimmte Subkulturen zum Beispiel, sowas wie Punk der 70er Jahre, ne? Oder Skinhead-Szene in England früher, so, ja, das waren Arbeiterjugendliche und fast alle eigentlich, so, trotz, also sozusagen, und da hat sowas auch durch, so in den 70ern auch durchaus eine Rolle gespielt, ne, aber so heute viele Subkulturen, ja, irgendwelche Assi-Kids sozusagen, die Hip-Hop hören, die haben nicht das Gefühl, ja, wir sind Teil der Arbeiterklasse, der sich hier als Hip-Hop-Crew organisiert oder so, sondern das... wir sind halt Aslaks, genau. Ist dieses Projekt abhängig sich irgendwie für eine Lebensphase irgendwie organisieren? Und es maßgeblich damit zusammenhängt, dass die Leute halt keine Klassenbewusstsein haben? Oder gibt es da noch andere Worte? Ich glaube, sowas wie diese Kommerzialisierung, Atomisierung und so, man muss auch Betriebsstruktur ändern sich, ne? Und Wohnviertelstrukturen so an vielen Punkten. Also so dieses, du wohnst in einem Viertel zusammen, dieses Viertel gehört vielleicht sogar zu einem bestimmten Werk, ne? Oder zumindest so drei Straßen, da wohnen halt die Leute von dem Werk. Die wachsen zusammen auf, die gehen zusammen zur Schule, ne? Auch sowas wie, keine Ahnung, sozialdemokratische Schulreform, ne, die sowas dazu führt, dass so Arbeiterkinder gehen nicht mehr nur auf Hauptschule, ne, so der, also, keine Ahnung, Arbeiterkinder waren früher nicht viel dümmer als andere, so, die hätten auch auf Realschule oder Gymnasium gehen können, so, aber da gab es keine Lehrmittelfreiheit, viele Arbeiterkinder konnten sich gar nicht leisten, woanders hinzugehen als auf Hauptschule, weil so auf der Hauptschule musstest du nichts bezahlen für Bücher, auf dem Gymnasium schon, also wo konntest du dein Kind hinschicken, ja, auf die Hauptschule, also so, solche Sachen werden halt angepasst, Studium wird möglich für Arbeiterkinder in A67 oder so, ist das, glaube ich, die erste Reform, ne? Sowas wie Studium wird verwandelt in eine Ausbildung, also durchaus auch, also so, ist auch, so Heidon zum Beispiel, der ist Pädagoge an der Uni Frankfurt, so ein bisschen ähnlich an manchen Punkten auch wie kritische Theorie irgendwie, gerade so Bildungsreform, wie er das ansieht, so, und sieht das genau in seiner ganzen Doppeldeutigkeit. Ja, Arbeiterkinder können plötzlich studieren, strömen massenhaft an die Universitäten, ne? Gleichzeitig in genau dem Moment wird sowas wie universitäre Bildung, aber auch von etwas, was Leute qualifiziert und von denen sozusagen auch persönlich weiterbringt, verwandelt in was, was sie ausbildet zu technischen Facharbeitern, sozusagen sozialwissenschaftlicher Intelligenz, die zur Gesellschaftsverwaltung im Kleinen taugen soll zum Beispiel. Also sozusagen, da ändert sich auch universitäre Bildung in dem Moment, wo die Arbeiter das auch machen dürfen. Ne? Das bedeutet aber auch, du hast heute Leute, die studieren und verdienen hinterher trotzdem nicht mehr als irgendein Facharbeiter, vielleicht sogar weniger. Die meisten Sozial- und Geisteswissenschaftler verdienen nicht so viel wie jemand bei VW. Also so die Illusion muss man sich nicht machen. Also sozusagen, da verändern sich auch Sachen. Das ist so, das teilt sich halt auf. Du wächst nicht mehr zusammen auf, gehst nicht auf die gleiche Schule, gleichen Betrieb, hast sozusagen gleiche Biografien, sondern alles scheint so zu sein, du kannst dein Leben selber gestalten, ist übelst individuell und so, du stehst gar nicht krass im Zusammenhang mit Leuten und gleichzeitig, ja, individuell ist es dann doch nicht. Am Ende haben wir irgendwelche alle alle irgendwelche Billo-Jobs sozusagen und sind trotzdem scheiße dran irgendwie, ne? Aber so diese Vorstellung, man gestaltet selber sein Leben. Es ist doch gar nicht mehr so, dass der Hintergrund, wo ich herkomme, krass darüber entscheidet, was ich mache. Das Bewusstsein hat doch kaum einer. Also das haben vielleicht noch die Eltern und Großeltern der Kinder. Aber die Kinder sagen doch nicht, ja, ich komme halt aus dem Arbeiterhaushalt. Wie mache ich halt nur Hauptschule? Also so. So Sachen ändern sich halt auch, glaube ich. So und so kommen halt mehrere Sachen zusammen. Also da ist immer die Frage, was bedeutet das halt, dass die kein Klassenbewusstsein mehr haben und so, ne? Fühlen die sich automatisch einem Milieu zugehörig, ne? Was ist das für ein tolles Klassenbewusstsein gewesen, wenn einer in 60er Jahren gesagt hat, ich bin Arbeiter, ich will halt SPD, das macht man so als Arbeiter. Also so, ob das jetzt ein Klassenbewusstsein ist, was man befürworten muss, kann man ja auch mal in Frage stellen. Genau. Willst du was Bürokratisierung nochmal sagen? Ja, also so kein... Was Philipp eben schon mal kurz angesprochen hatte, so dieses Ding, dass ab den 70er Jahren sozusagen, dass sich auch bei den Falken krass wandelt, irgendwie weg sozusagen, oder insgesamt halt bei den Jugendverbänden, weg halt von sozusagen der Finanzierung über Mitgliedsbeiträge und über Unterstützung der Partei hin halt zu so einer staatlichen Förderung, sorgt natürlich auch zu so einer sehr starken Bürokratisierung der Jugendverbände und auch so bestimmte Dynamiken, die halt so in Jugendverbänden wirken. Also, dass man dann zum Beispiel man kann als Jugendverband zum Beispiel nicht plötzlich im nächsten Jahr weniger machen als im Jahr vorher, weil dann bekommt man ja, also so, dann würde man ja weniger Geld bekommen im darauffolgenden Jahr. Man muss immer eine gewisse Anzahl an Unterschriften sozusagen zusammensammeln, etc. Das führt natürlich zu so einem Ding, so, dass man in so einer Dynamik drin ist, wo man halt immer so. Führt halt zu so einer Dynamik, dass man halt immer irgendwie was machen muss und eigentlich gar nicht so selbstbestimmt das machen kann, was man machen will. Und das führt natürlich dann auch dazu am Ende so, dass gar keine Jugendlichen mehr sind, die das gestalten, so die Arbeit, sondern dass irgendwelche Funktionäre und Hauptamtler so die Arbeit dann gestalten. In Thüringen ist das natürlich nicht so. Zumindest nicht, bis Fried in 30 Jahren dann auch 60 ist. Das war genau der Punkt. Dazu kommen noch andere Sachen. Also, war ja schon immer Rentner. Also auch sowas wie so vorauseilender Gehorsam, ne? Man kriegt plötzlich staatliches Geld, dann fangen Leute an, sich in den Kopf des Staates reinzudenken. Was erwartet der Staat eigentlich von mir? Wenn ich das und das mache, kriege ich dann nicht Probleme mit dem Staat und mit der Förderung? Kann ich sowas reinschreiben wie, also was weiß ich, in der Selbstverstellung, Kinder sollen zum Klassenkampf erzogen werden bei uns, und zwar völlig unabhängig von der Frage irgendwie, was da halten eigentlich die Eltern davon, sondern was sagt eigentlich ein Amt dazu, was einen fördert, ne? Welche Zwecke und Veranstaltungen finde ich eigentlich okay? Ist okay, wenn ich eine Veranstaltung zu Marx und Adorno mache oder zur Novemberrevolution, oder soll es nicht doch lieber Liebe, Sex und Zärtlichkeit sein oder was weiß ich, wen soll man wählen sozusagen, Parteien stellen sich vor, also sozusagen, was sind dann auch die Sachen, die der Staat von einem erwartet zu tun, was sind auch die Sachen, und das sozusagen wird durch sowas wie Projektanträge heute nochmal krasser, jeder Projektantrag soll begründen, was man und warum man was tut, die Idee dahinter, Geld zu sparen und nicht mehr einfach rauszugeben, führt aber auch dazu, auch dass da entweder gelogen werden muss ganz massiv oder aber noch mehr vorauseilender Gehorsam passiert, also wenn du dich jetzt sozusagen bei jeder Kleinigkeit, die du machst, inhaltlich schon rechtfertigen sollst vom Staat und dem das schmackhaft machen sollst und den Leuten da, warum er das toll finden soll und so, ist natürlich wieder eine krassere Situation. Und so kommt es zu so einer Art von Selbstzensur, die ganz massive Folgen hat. Ein gutes Beispiel für sowas ist beim Falken nochmal wir haben ein neues Grundsatzprogramm jetzt seit ein paar Jahren, aber davor gab es ein Grundsatzprogramm, Gelsenkirchener Programm, 80er ist das, ne? 94. Oder 94 sozusagen. 94 ist das beschlossen worden. Gelsenkirchener Programm, wo war Erziehung zum Sozialismus und solche Sachen ein bisschen ausgeführt wurden. Daraufhin haben einige Finanzämter, gar nicht jetzt irgendwie Bundesfamilienministerium oder so, sondern einige lokale Finanzämter, lokalen Gliederungen damit gedroht, ihnen die Gemeinnützigkeit zu entziehen, weil das, was sie tun sozusagen, was anderes ist als sowas wie Jugendpflege. Das, was halt irgendwie Freiträger der Jugendhilfe halt tun sollen. So. Daraufhin ist das Programm bei einem Sonderbundeskonferenz sozusagen wieder aufgehoben worden. Und zwar, da ist ja gar keinem die Gemeinnützigkeit aberkannt worden oder da wäre eine Klage gewesen oder sonst was für ein Stress gewesen, sondern schon auf die Gefahr hin, dass manche da gedroht haben, das abzuerkennen, anerkennen, diese Gemeinnützigkeit, die wichtig ist für Förderung, Steuern und so weiter. Wie ist eigentlich, wie kannst du dein Vermögen eigentlich verwalten und was musst du dafür bezahlen? Schon daraufhin sozusagen ist ein Grundsatzprogramm, was vorher demokratisch beschlossen wurde und mühsam erarbeitet wurde, ne, und ausgehandelt wurde ja auch so, aufgehoben worden einfach. Also solche Sachen sozusagen, so Mechanismen der Selbstzensur, wenn man dann halt Angst hat davor, was passiert eigentlich, wenn man was tut, funktionieren halt übelst gut. So, und das ist halt nochmal stärker. Und im Zweifelsfall gibt es halt auch staatlichen Druck. Also bei so einem Pfadfinderverband zum Beispiel, oder willst du das erzählen? Du kennst die Geschichte besser, glaube ich. Mit dem Pfadfinderverband. Aber sozusagen, die so einen Kommunisten eingestellt haben und wo denen auch dann gesagt, wer, wenn er den nicht entlasst, kriegt er kein Geld mehr für die Stelle und so. Also so. Also so Sachen gab es in den 70ern reihenweise, dass irgendwie dann halt so Geschichten gedrückt wurden. Oder auch mal so ein, zwei Jahre irgendwie, ich glaube Naturfreunde-Jugend Hessen war das auch, dem wurde ein, zwei Jahre lang dann einfach die Gelder sozusagen gestrichen so und dann hatte sich das auch dann relativ. Und sozusagen dieses Problem gibt es häufig, also so, da gibt es auch so zum Beispiel beim Falken, so sowohl aus den 70er Jahren als auch aus den späten 80er Jahren, also 89 oder so, gibt es zum Beispiel auch so zwei ganz, also ein Buch von jemandem, der mal beim Falken gearbeitet hat und eine Broschüre von Leuten von Falken aus Hessen Süd, so darüber, die genau versuchen, so das zu thematisieren. Also sein Buch heißt Wir sind die junge Garde des Sekretariats, wo es genau darum geht, wie es eigentlich so, dass Hauptamtlerstrukturen losgelöst von den Interessen von Jugendlichen sozusagen Verbandsvermögen verwalten und vor den Jugendlichen, für die es eigentlich da sein soll, schützen, sozusagen auf deren Rücken das austragen und so. Das andere thematisiert auch sozusagen dieses, in was für einer Situation ist das eigentlich? Wie kommt es eigentlich, dass sich sowas wie Verbände in relativ tote Apparate verwandeln, die nicht mehr dazu da sind, dann irgendwie die Interessen der Jugendlichen zu vertreten, die sich da selber organisieren an vielen Punkten, sondern halt sowas zu machen, wie Mittel zu verwalten und Vermögen und das zu versuchen zu erhalten. So irgendwie, und das ist so ein bisschen der Endpunkt unseres. Genau. Das sind so die Probleme, die unlösbar sind, so ein bisschen. Voll saufen und Marx lesen. Das heißt, es gibt viel zu tun und einen Haufen Probleme. Gelder und so. No, ah, nein, warst du dabei? Wo warst du dabei? Als ich mit Norman da geredet habe. Wir haben den Rinderschutz. Wir haben den Rinderschutz. Wir haben und der ist gar nichts nutz. Wir haben außerdem den Mutterfreunden Schutzverband. Und deinen Schutzverband fürs teure Vaterland. Wir haben den Denkmalschutz. Wir haben auch den Jugendschutz. Und einen Schutzverein, der schützen soll vor Schutz und Schmutz. Doch es gibt einen, den man überhaupt nicht schützt. Ich möchte hoffen, dass ihr mich da unterstützt. Schützen wir die Polizei vor Verdruss und Schererei. Wenn Räuber überrascht und das Weglaufen vergisst, ja, wer schützt den Polizist? Ja, der schützt den Polizist. Oder sag mal, ein Student geht spazieren vom Parlament. Ja, was denkt er sich dabei? Schützen wir die Polizei.